Meine Damen und Herren, es ist Sonntag, der 26.11.2017, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Jamaika-Gespräche sind gescheitert und mit ihnen die Bundesrepublik. Wurde von vaterlandstreuen Kräften übernommen, um ihm mitzuteilen, dass die zweite Deutsche Republik Geschichte ist. In diesem Augenblick wird in Berlin der neue Reichspräsident Björn Höcke in seinem Amt vereidigt. Parallel dazu wird im Potsdamer Schloss Sanssouci Alexander Gauland in den Adelsstand erhoben, um im Laufe des Abends zum neuen Kaiser der deutschen Nation gekrönt zu werden. Die düsteren Jahre der Demokratie sind vorbei. Es lebe das Kaiserreich, heil dir im Siegerkranz. Bei den Weltraumaffen. Ja, dass wenn das mal keine alternativen Fakten waren. Alternative für Intros, ne? Das Ja. hast sehr schön Es gibt keine Alternative zu dieser Politik. Schönen guten Tag, hallo zum postironischen Podcast der Weltraumaffen. Denkt immer dran, bei den Weltraumaffen habt ihr es zuerst gehört. Ne. Ja, wir sind die Minderheitsmeinung, die es zu schützen gilt. Da habt ihr es. Wir müssen Wovor? uns leider entschuldigen, heute haben wir nicht das normale, super fancy grafische Interface, wie sonst auch immer. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt den Podcast trotzdem irgendwie genießen. So. Ich bin Abel. Wer ist denn noch heute so da? Der Stapel. Mars. Entschuldigung. Der Präsident und der Russenjude. Ja, Ich bin mit hallo. Absicht still geblieben, ja, weil ich so diesen komischen Effekt herauszucken wollte. So hier. Du hast verpennt. Nein, habe ich nicht. Ich bin vor 20 Minuten aufgewacht. Ja, du bist ja auch Student, da ist sowas normal. Los jetzt hier, vorwärts, immer weiter hier. Katholische Schule muss neue Statue verhüllen. Das ist der Grund. Ja. Den Grund werden Sie nicht glauben. Ach nee, Moment. Nummer 5 wird sich schocken. Ja. Viele Augenzeugen sahen in der Szenerie etwas Anstößiges. Ich habe das eben schon im Vorgespräch erzählt. Ich habe das einem christlichen Freund von mir gezeigt und der hat echt über eine Minute gebraucht, um was Anstößiges drin zu sehen, als alle außenrum schon gefeixt haben. Aber ja, diese Schule da, weiß nicht, ob die sich einen Gefallen getan hat mit dem Denkmal. Und wie sieht das Denkmal denn nun aus? Aus einer Ganz im anderen. Ernst, was gibt es daran auszusetzen, wundert sich eine Userin. Es ergibt dem Jungen nur ein Laib Brot. Ja, der tut das halt nur da unten so geben. Ja. Ihr habt halt alle schmutzige Gedanken, weil wir in einer Umgebung leben, die viel zu sexualisiert ist, Ich glaube, was das hat zur damit. Unterdrückung der Frauen führt und zur Vergewaltigung. Und das seht ihr, die kranke Wahrnehmung unserer Gesellschaft. Das hier ist eine harmlose Darstellung einer milden Gabe. Und Das liegt auch das ganz machen sicher die nicht schmutzigen daran. Menschen daraus. Das liegt ja nicht daran, was in den letzten Jahren so alles rausgekommen ist. Das stimmt nicht, auf keinen Fall. Leute, ich glaube, dass der Grund, warum das so aussieht, die Statue, ist halt einfach, weil als die gemacht wurde, konnten die Leute nicht wirklich das so anständig machen. Okay, die haben halt unanständig machen können. So, das ist halt ein bisschen schwierig, so Stein so zu meißeln, dass der das irgendwie so aussieht, als würde der da was halten, geschweige denn was ausstrecken zum Geben. Ja. Hast du denn eine Steinmetzausbildung? Kannst du das überhaupt akkurat darstellen? Oder ratest du das einfach nur? Ja, tut mir leid, okay, tut mir leid. Ist halt einfach meine unprofessionelle Meinung. Unprofessionell, genau. Nee, ja. Nun gut, genug zur Statue. Ich würde es mir nicht in den Garten stellen, sagen wir es mal so. Ich auch nicht. Oh, Hier haben wir jetzt was ganz Interessantes, und zwar das ist die European Federation of Journalists. Und es geht hier um ein Manifest von Venedig, Manifesto of Venice Against Gender-Based Violence. Und das ist halt relativ interessant, weil wir haben hier 800 Journalisten und halt die Direktoren von nationalen Zeitungen in Italien, die halt dieses Manifest unterschrieben haben. Leider war die Verlinkung von dem Manifest hier in dem Artikel kaputt, also der Link war broken. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch noch das Manifest angeguckt. Aber was halt ganz interessant ist, dass man hier halt so verschiedene Sachen angehen will, wie always beginning reports on violence against women and girls from the perspective of the victim and avoiding to suggest mitigating factors for the culprit. Also kein Victim Blaming. Warum? Aber die erste Forderung finde ich eigentlich noch besser, dass man für Straftaten gegen Frauen das Wort Feminizid benutzen soll. Ja, wissen die noch, was Zid eigentlich bedeutet als letzte Silbe an einem Wort? Das bedeutet die Auslöschung im Endeffekt. Und nicht, dass man irgendwie den Gefahren des Alltags ausgesetzt ist. Ja, ganz interessant wird es auch noch weiter unten. Common commitment must be to eliminate all cultural root causes of disparities, stereotypes and prejudice that directly and indirectly produce gender asymmetry in the enjoyment of real rights, the manifesto das heißt, states. Das heißt, Sie wollen den Islam abschaffen? Habe ich das richtig verstanden jetzt? Ich finde es total genial. Also, wenn du eine Ungleichheit in Sachen Gender hast, dann ist es automatisch eine Unterdrückung, eine Form von Diskriminierung. Und es wird nicht erläutert, was es genau ist, sondern einfach nur dargestellt, dass es das halt eliminieren gilt, weißt, weil das gut und wichtig und richtig ist und dass man alle kulturellen Wurzeln anpacken muss. Das erinnert mich gleich wieder an, wir werden das mit Sturm von Stiel ausrotten. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Ich weiß auch nicht warum, wegen dem Root wahrscheinlich. Das ist ein Glaubensbekenntnis, um den Glauben an den Feminismus durch die Welt zu tragen. Also. Ja, nicht nur das, das ist ja im Endeffekt noch schlimmer. Es ist nicht nur ein Glaubensbekenntnis, sondern es ist so eine Art Aufruf zum Dschihad. Ja. 800 Journalisten, die halt das unterschreiben. Das ist halt schon eine Hausnummer, finde ich. Und einfach auch nur, ja, wir wollen die kulturellen Wurzeln angehen, um Gleichheit zu schaffen. Also wenn ich da mal kurz reingrätschen kann oder darf, da muss man ja aber auch erstmal gucken, was sind das für Journalisten, weil so rein theoretisch kann sich ja jede Pappnase irgendwie Journalist nennen und das Scheißding unterschreiben. Und wenn das halt aus aller Herren Länder irgendwie die nur Italien. Das ist nur Italien, okay, alles klar. Ja, aber selbst da, ist das nicht in Italien so krass, dass es da so unendlich viele Gazetten gibt irgendwie? Und wenn das jetzt halt irgendwie nur die ganzen, keine Ahnung, Idiotenjournalisten aus irgendwelchen linksradikalen Kleinblättern sind oder so, dann ja, dann ist 800 immer noch viel, aber dann ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch. Ich habe generell dem, bin ich jetzt nicht noch weiter nachgegangen, also welche Publikationen das genau sind, aber die Institution sozusagen, die das hier veröffentlicht hat, die berichtet eigentlich nur über Mainstream-Sachen. Also hier European Federation of Journalists, die machen, also die kümmern sich eigentlich mehr um den Mainstream. Das ist dann weniger, weniger kleine Zeitungen. Aber ich habe es speziell nicht überprüft. Das ist aber ein guter Punkt. Ja. Das ist alles so die von der italienischen Taz ist. Ich habe auch noch oft genug gelesen, ne? Nun gut, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Prozent der Deutschen würden nicht mehr weiterarbeiten, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Wie viele Arbeitslose haben wir momentan? Ja, so 10%. Du tust ja mit Statistiken rumtricksen und Hartz IV und mit Stütze und tralala. Das würde ich. Also natürlich ist, wenn du jetzt unterstützt wirst vom Amt, wenn du einen Job machst, der dir kein Auskommen beschert, kannst du das nicht als arbeitslos bezeichnen, aber. Naja, das ist ja jeder, der in irgendeiner scheiß Maßnahme ist, gilt ja nicht in der Statistik. Ne? Ich glaube, offiziell sind es ja 5% oder so. Das ist rausgerechnet, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ja. Aber das Interessante hieran fand ich, also es war eine Umfrage, wo es halt darum ging, so ja, was glauben Sie, wie viele Deutsche aufhören würden zu arbeiten und was würden Sie sich denn als Einkommen vorstellen? Und ich fand es total interessant, dass sich die Frauen mit einem geringeren Einkommen zufrieden gegeben haben, wie die Männer, was sie generell angegeben haben. Und ich fand es einfach nur interessant, weil wenn für Männer sozusagen, also es war dann die Frage, ab welchem Gehalt würden sie aufhören zu arbeiten, also ab welcher Höhe des Grundeinkommens würden sie ihre Arbeit einstellen? Und da war die Zahl bei Männern höher wie bei Frauen. Und da ist dann für mich auch so die Sache mit so, ist das dann vielleicht auch was, so eine Joyce-Frage, so, also in Sachen Job, so, ich, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Also, so. Ich finde es aber beim bedingungslosen Grundeinkommen, da finde ich, also es ist ja immer eine super spannende Frage, aber ich fände es halt gut, wenn man einfach mal das abwartet, wie so die Testläufe halt ausgehen, was dann da für ein Ergebnis am Ende steht. Weil ich glaube, es wird ja in Finnland, wird das irgendwo schon, wird das getestet. Und also klar, man kann vorher, kann das immer alles ganz toll klingen, kann aber auch fürchterlich in die Hose gehen. Ich finde, da sollte man schon mal abwarten dann, bevor man sich dann ein endgültiges Urteil zu bildet. Ja, wir machen doch jetzt schon sowas Ähnliches, nur dass wir halt einen riesigen bürokratischen Apparat dafür unterhalten. Ja, also ich... Ja, es gibt... dass man halt einfach sagt, so, es gibt sowas wie Arbeitslosengeld und sowas, gibt es alles gar nicht mehr. Ne, das läuft in Zukunft alles übers Finanzamt. Wenn du nicht verdienst, dann kriegst du halt vom Staat dazu und wenn du halt genug verdienst, dann zahlst du halt Steuern. Dass man das halt in so einem, dass es halt quasi ein fließender Geldstrom ist und du dann halt so stufenweise entweder was dazu kriegst, wenn du halt zum Beispiel gar nicht arbeitest, ne, oder dann halt bis zu einem gewissen Satz, dass du halt deinen Lebensunterhalt decken kannst und wenn das halt höher geht, dann fängst du halt an, mehr Steuern zu zahlen. Hm. Ja, du zahlst ja auch Steuern, wenn du nur das Geld bekommst in Form von Verbrauchssteuern. Ja, klar, indirekt zahlst du ja immer dreifach, vierfach. Also ich wäre auf jeden Fall dafür, dass so ein Staat wie zum Beispiel Schweden das mal ausprobieren sollte, weil die sind ja eh, was Experimente angeht, nicht abgeneigt. Und dann wie soll Schweden das denn machen? Die sind am nächsten Tag pleite bei ihrer Bevölkerungszusammenstellung. Ja, ich meine nur, weißt du, in Sachen das Ausprobieren mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, du kannst halt damit auch irgendwie die Wirtschaft stark ruinieren. Also Das ist halt auch so ein Ding, lasst euch niemals einreden, wenn irgendwer kommt und ihr sagt, naja, das wird von unseren Steuergeldern bezahlt und dann sagen die irgendwie, ja, du bist doch aber nur Student oder Schüler oder Arbeitsloser, dann lass dich dann nicht verarschen, weil du zahlst immer noch Steuern, jedes Mal für jede scheiß Kippe, die du dir kaufst, ja, Kilowatt Strom, den du verbrauchst, so der Staat greift dir überall in die Tasche, also lass dir niemals sagen, dass du keine Steuern zahlst. Ja, aber die überwiegenden Einnahmen des Staates ist kommen ja von Leuten, die so 3.000 netto verdienen. Und naja, gehen wir mal davon aus. Einkommensteuer zahlen. Davon wird ja der Großteil des Staates finanziert. Also ich finde es gut, den Leuten sozusagen das, was sie an Abgaben haben, das auch noch madig zu reden. Aber man sollte halt auch nicht vergessen, dass halt schwächere Einkommensgruppen halt nicht unbedingt allzu viel zur generellen Finanzierung vom Staat beitragen. Nee, ist schon klar. Aber selbst als Hartz-IV-Empfänger, wenn man davon ausgeht, dass du deine 400 Euro im Monat ja irgendwo durchbringst. Ne? Selbst von diesen 400 Euro gehen knapp 20% an den Staat über die Mehrwertsteuer. Ja, und man muss ja auch bedenken, dass die niedrigen Einkommensgruppen im Endeffekt halt auch für die höheren Einkommensgruppen arbeiten. Also ganz ohne die geht es halt auch nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also. Das liegt halt auch daran, dass wir manche Sachen in Deutschland einfach beschissen bezahlen. Ja. Wie zum Beispiel Shitposting auf Twitter. Ja. Das ist sowieso, also... Schon lange auch keinen Scheck mehr gekriegt. Mhm. Tja, hättet ihr mal die Patriarchat-Goldkarte. Es gibt neue Nachrichten. Ja. Patriarchat-Goldkarte. Ja, da will eine Mutter Dornröschen verbieten, weil sie den Arsch offen hat und zu viel feministischen Unfug gelesen hat. Weil das ist ja im Grunde Vergewaltigung, was da passiert. Und ja, das war gerade nicht ganz klar für mich, wer den Arsch offen hat. Dornröschen oder die Mutter da? Ich keine Ahnung, weißt du, ich das ist einfach nur Alter, so. Ich habe überlegt, also ich habe das Mädchen auch mal gesehen und konnte mich nicht daran erinnern, dass Dornröschen da irgendwo die Backe spreizt. Ich habe die russische Version gesehen. Nein, aber ich... Das ist ein Porno. Ich meine einfach nur, für sie ist doch das sozusagen die Befreiung dieser Kuss. Und natürlich kannst du da alle möglichen Sachen reininterpretieren. Aber meine Güte, Alter, wirklich. Am Dornröschen-Märchen liegt es, dass deine Tochter im Leben nicht zurechtkommen wird. Aber dieses Bashen gegen Disney-Märchen oder gegen Disney-Verfilmungen und so, das gibt es doch schon lange. Also in Amerika wird das ja eher so von Ultrachristen betrieben. Nee, in dem Fall geht es aber nicht um das, um die Disney-Version. Es geht, wenn ich das richtig verstanden habe, um das Buch. oder ungeben. Ja, aber das ist halt generell nichts Neues, dass halt, dass irgendwelche Leute gegen Märchen irgendwie schießen. Also da gibt's ja auch, gab es ja diverse Fälle, ne, wo dann in Amerika irgendwelche auch christlichen Vereine versucht haben, da. Ja, es gab aber auch die Journalisten, die Studenten, die sich geweigert haben, Ovids Metamorphosen, also die Quelle der griechischen und römischen Sagen zu lesen, weil da halt der Zeus auch das ein oder andere Mal sich ein Mädel einfach nimmt, das er will. Ach, naja, ich meine, ich finde, der René von Nerdcore hat einen ganz kurzen, guten Kommentar dazu geschrieben. Und der Pfeiler dieses Kommentars ist sozusagen, dass irgendwie der Original-Tweet mit der Forderung 58 Likes aber über 650 Antworten bekommen hat zu dem Zeitpunkt, auf dem er drauf geguckt hat. Das heißt, dadurch, dass das hier jetzt so hoch gehoben wird und von Ö24 und sonst wem als Nachricht verbreitet wird, läuft auch schon wieder so eine Clickbait-Maschine im Endeffekt. Weil die müssen ja nur gucken, wo steht was von Sexismusvorwurf, wo steht was von Verbot. Ja, und alle können sich aufregen, alle klicken es an, freuen sich. Genau, und dann habe ich auch für beide Gruppen was geschrieben. Die einen sagen, ja stimmt, dann Röschen, Sexismus. Die anderen sagen, oh fuck, Gender-Scheiße schon wieder. Und das Problem ist, dass das ein Circle Jerk im Endeffekt. Moin Chris. Der Chris ist da. Na, hallo Chris. Aber jetzt mal völlig ab davon, dass das ja ein Märchen ist, ne? Aber letztendlich ist es ja auch, wenn wir medizinische Versorgung oder so machen, ne? Also wenn jemand bewusstlos ist und ich versorge jemanden, begehe ich Akte, die eigentlich, also keine Ahnung, wenn ich jemanden bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung versehentlich die Rippen breche, dann ist das eine Körperverletzung. Aber das ist der Rechtfertigungsgrund ist, das Leben zu retten. Trotzdem ist es eine Körperverletzung an sich. Also das ist schon. Ah, das heißt. Auf dieser Ebene kann man durchaus argumentieren. Ist halt nur etwas übertrieben. Du spielst auf diese Studie an, wo man festgestellt hat, dass Frauen weniger oft hier die Wiederbelebungsmassage bekommen, weil die Leute zu wenig durchs Röschen schauen, wenn sie jung sind. Nein, genau sieht, nein. Wie die Wiederbelebung funktioniert. Nein! Und dass wir ab sofort die Kinder zwingen müssen, dieses Märchen anzugucken. Nein. Das war dein Punkt. Ich habe dich richtig verstanden. mein Punkt war einfach, dass man zur medizinischen Versorgung von Leuten durchaus mal Sachen machen muss, die im Bereich Körperverletzung fallen. Genauso wie jemandem eine Spritze zu geben wie heißt das hier, Dings nochmal hier? Jetzt fällt es mir nicht ein. Impfung. Dass man jemandem eine Nadel durch die Haut schiebt, ist eine Körperverletzung. Durch dein Einverständnis wird das in Ordnung. Genauso ist hier der Fall. Die Frau ist komatös und wir wissen, das Heilmittel küssen. Also ist der Rechtfertigungsgrund gegeben. Das heißt, ich denke auch, dass sie den Prinzen freisprechen werden. Aber wir können ja nächste Woche nochmal schauen, ob da vor Gericht was passiert ist. Ja, machen wir. Grünchef Özdemir nennt FDP Männertruppe. Ja, also die Grünen haben die FDP in der letzten Woche ja so ziemlich alles genannt. Ne? Also wenn man sich jetzt mal das angeguckt hat, das war ja am Wochenende, waren ja ulkigerweise sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP-Parteitage. Und auf beiden Parteitagen war das natürlich der Jamaika-Abbruch von vorne bis hinten Thema, ne? Noch und nöcher. Und ich fand es halt schon krass, dass du auf der einen Seite wurde da kaum bis gar nicht irgendwie persönlich angegriffen oder unter die Gürtellinie gegangen. Da gab es ja echt keine Rede, wo nicht halt wirklich unter aller Sau gegen die FDP geschossen wurde. Ja, also der Lindner, der gelbe Minimi und der Ichling und der Egomane und hast du nicht gesehen. Und das ist halt immer ganz witzig, dass die größten moralischen Maßstäbe an die anderen anlegen, immer die niedrigsten moralischen Maßstäbe für sich selber haben. Also die Grünen haben sich da echt wirklich auf die Jahre disqualifiziert, mehr als sowieso schon. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn die FDP nicht so eine Männertruppe wäre. Die Atmosphäre in den Verhandlungen sei teilweise sehr von Testosteron geprägt gewesen. gewesen. Was hat das Geschlechtsteil eines Verhandlers mit den Standpunkten seiner Partei zu tun? Vor allen Dingen waren die Sondierungsgruppen doch jetzt alle nicht wirklich 50-50 oder so. Also wenn ich mir das Spitzenpersonal angucke, da hatte doch jetzt keiner großartig mehr Frauen mit als der Rest. Genau, die Grünen hatten Göring und der Mann hieß Eckhardt, glaube ich. Naja. Böse. Ja, und der Ausstieg war nicht inhaltlich begründet, der war taktisch begründet. Ich kann jedem empfehlen, wenn ihr das haben wollt, ich suche das gerne raus. Es gibt das 62 Seiten Papier aus diesen Sondierungen. Das kann man sich durchlesen, das ist öffentlich zugänglich. Wenn man das gelesen hat, dann weiß man, dass das absolut gerechtfertigt war. Und jeder, der dort ausgestiegen wäre, hätte es nicht die FDP getan, hätte genauso meine volle Unterstützung gehabt. Weil Sondierungen drin, jetzt nicht wörtlich, aber im übertragenen Sinne, so bei Thema X haben wir uns darauf geeinigt, dass alles gut werden soll. Na, das ist nicht das Papierwert, auf dem man das hätte drucken können. Also das Ding ist ja auch, dass eine Minderheitenregierung oder auch Neuwahl in meinen Augen besser ist wie einfach der Gesichtsverlust, wenn du vier Parteien in eine Koalition zwängst, die einfach sehr unterschiedlich sind. Also Grün, FDP, CDU, CSU und CDU, das passt meinen Augen einfach nicht ordentlich ins Bild. Ja, scheinbar schon. Also selbst die CSU hat sich ja gebückt bis zum geht nicht mehr. Also ich glaube, der Horst Seehofer, beziehungsweise die CSU insgesamt, ja, die muss eigentlich dem lieben Gott auf Knien dafür danken, dass das in die Hose gegangen ist. Weil so wie die schon wieder alles aufgegeben haben, die von der CSU, da hätten die bei der Landtagswahl nächstes Jahr hätten die eine derartige Schelle gekriegt. Also ich meine jetzt mal im Ernst, sieht das jemand von euch anders? Stellt euch mal vor, Horst Seehofer, das wäre jetzt alles so durchgegangen, bis Koalitionsvertrag. Und Horst Seehofer wäre mit einer atmenden Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr, wo halt alles rausgerechnet ist. Also was im Endeffekt halt einfach ein Schiss in eine hohle Hand ist, das, was sie da vereinbart haben. Aber ich denke, dass der Seehofer abgeschossen wird. Sie haben die nicht auch irgendwie die auch schlechtesten Ergebnisse eingefahren seit Schlag mich tot, 49 oder so? Ja, aber das ist doch mittlerweile völlig Wurst. Guck mal, alle drei großen Parteien haben auf die Fresse gekriegt bis zum geht nicht mehr. Es gibt keine personellen Konsequenzen. Martin Schulz ist da geblieben, Merkel ist da geblieben, Seehofer ist da geblieben. Jo. Weimar, wir kommen. Ich meine, wo sind denn die Zeiten hin, wo jemand wie Gerhard Schröder, der noch die Eier gehabt hat, nach einer verkackten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu sagen, okay, Leute, ich habe hier scheinbar nicht mehr die Rückendeckung. Gerhard Schröder war mal in Nordrhein-Westfalen? Nein, aber Gerhard Schröder hat damals 2005, nachdem er die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, also die SPD hat 2005 die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verloren. Nach der letzten Wahl. Ich habe gewonnen. Frau Merkel, das merken Sie noch. Ja, aber du weißt, was ich meine. Er hat wenigstens mal die Konsequenzen noch rausgezogen und hat halt gesagt, okay, wenn wir hier jetzt reihenweise die Landtagswahlen verhauen, ja, dann scheint das ja wohl nicht mehr so hinzu. Eigentlich hat der Schulz das ja auch getan, indem er gesagt hat, okay, das ist so ein beschissenes Ergebnis, dass es vielleicht besser wäre, wenn wir uns in der Opposition erneuern und uns nicht weiter verschleißen lassen. Aber wie halt auch schon fast alle gemutmaßt haben, wackelt das ja inzwischen auch wie ein Kartenhaus, diese Entscheidung. Naja gut, aber die delegieren das ja an ihre Mitglieder weiter. Ne? Und wenn die dann jetzt im Mitgliederentscheid, wo ja wirklich jeder Hans und Franz, also das, so wie ich das mitgekriegt habe, wird das ja irgendwie online stattfinden und jeder darf daran teilnehmen. Wenn die es dann wirklich machen, also dann kannst du ja nicht mal mehr sagen, da hat die Parteispitze über die Basis hinweg entschieden. Also ich könnte mir das vorstellen, wie so der Horst Seehofer so dann weiß auf dem Parteitag dasteht und sagt so, also ich habe ja nur mitgemacht, um Schlimmeres zu verhindern und also Refugees welcome, ich kann doch gar kein Englisch, ich wusste gar nicht, was das heißt, weißt du, und so, keine Ahnung. Also grundsätzlich weiß ich nicht, ob jetzt noch mehr zu Jamaika-Abbrüchen kommt, aber das ist halt auch gerade von dem, was aus der Presse wieder mit umgegangen wurde, das ist echt eine richtig krasse Bankrotterklärung. Und dass ich halt einfach nicht damit auseinandergesetzt wurde. Ja, man war so glücklich, dass man halt einfach einen schwarzen Peter hatte. Kein Schwanz hat darüber gesprochen, dass Angela Merkel ohne stumpfes Merkel-Bashing, dass sie einen derartigen Bärenanteil daran trägt, mit der Politik, die sie in den letzten 12 Jahren gemacht hat, Ja, spricht keiner drüber. Wird einfach ausgeblendet. Ich könnte mir die Göring-Eckardt vorstellen, wie sie da steht und sagt, immerhin hat die CDU die Autobahn verrotten lassen. Ja. Nein. Ja, das stimmt. Das ist ein Trauerspiel. Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch das Interview mit der Marietta Slomka gesehen hat. Das ist so eine Frechheit. Die hat nicht gesehen. Das war wirklich frech. Und Jakob Augstein ist auch eine Frechheit, und zwar eine personifizierte. Raches Blutwurst. Die Debatte über männliche Gewalt zeigt, eine Revolution steht an. Gut so. Die Frauen sind es leid, Opfer zu sein. Vielleicht ist es unvermeidlich, dass dabei auch ein paar Männer unter die Räder kommen. Ja. Wichser. Scharfmacher. Scharf oder Scharfmacher? Ja, das sind schon ein paar gute Zitate drin. Ja. Ja, wenn man allein die Einleitung sich nochmal anguckt, diese Überschrift und halt andere Volksgruppen als Männer einsetzt und vielleicht statt Gewalt irgendwie Gewalt. So, dass die Banken kontrollieren oder so. Ich hab's ihm geschrieben. In veränderter Weise. Das ist echt, also der Augstein, ich also da zeigt er halt sein Jakobinertum, was bei seinem Vornamen schon angelegt ist, mit all seiner Macht. Also dieses, tja, da müssen halt ein paar unter die Räder kommen. Dass es im Endeffekt durchgedacht ist, dass die Psyche von jenem kleinen Lenin oder Stalin oder wem auch immer. Ja, wortwörtlich. Dann der Sorge um dich, ja, dann war bislang einer der sonderbarsten Züge dieser Auseinandersetzung, diese eigenartige Sorge, dass die Rechtschaffenden im gleichen Topf gekocht werden könnten wie die Täter und Schurken. Und darum die Neigung, das Feuer unter dem Topf klein zu halten. Jetzt erhöht Caroline Würfel die Temperatur. Es ist halt wirklich dieses, für das große Ziel, für unser Utopia, für den Lebensraum. Und dafür opfern wir uns. Wir haben hier ein Ziel. Und wenn du dich uns entgegenstellst, du kannst dich uns entweder anschließen oder du wirst vernichtet. Weißt du? Ist halt echt so, diese ganzen Ziele sind so nie richtig klar definiert, wann die Bewegung mal irgendwie vorbei ist und wann es zu Ende ist und so, oder was da uns erwartet. Es wird einfach was versprochen und dann ziehen wir in den Horizont. So. Alter, was ist das denn für ein Zitat da unten? Ihr seid der Gastronom, der Kokain gegen Oralverkehr tauscht. Ja. Und was ist daran jetzt das verfickte Problem unter Erwachsenen, wenn die Polizei das nicht mitkriegt? Woher ist das verfickte? Woher weißt du das? Ihr seid der Verleger, der kein Nein versteht und Frauen ungefragt zur Begrüßung in den Schritt greift. Ja, common shit, Alter. Jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Frau begrüßen will, ja, dann um meine deutlich besser gestellte Macht zu demonstrieren, fasse ich der immer erstmal einen Schritt und mache dabei so Hubgeräusche, so mäp, mäp. Glaube ich dir sofort. Rudi Carelli, du Ruhe. Tut, tut. Der Kurator, der seine anzüglichen Bemerkungen nicht stecken lässt. Fuck nochmal. Der Schriftsteller, der öffentlich Slut-Shaming betreiben darf. Was ist denn MeToo im Endeffekt? Ist auch so eine Art Slut-Shaming. Vor allen Dingen, es hat noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Frau gegeben, die den Mann anfasste oder ihm einen Kuss gegeben hat oder die ihre Stellung ausgenutzt hat, um irgendwen zum Ficken zu kriegen. Das sind alles Sachen, die genetisch dem Dreibein vorenthalten sind. Und jeder von uns kennt ja einen Architekten, die Frauen mit Drogen und Alkohol abfüllen und sie dann, wenn sie fast bewusstlos sind, gemeinsam durchvögeln, oder? Kennt ja jeder. Nur. Also ich muss mich da jetzt auch einfach mal ganz dreist outen. Ich habe noch nie consentful Sex mit einer Frau gehabt. Ich habe das immer mit Kokain oder Gewalt oder beiden. Selbst in der Beziehung. Guter Patriarchator. Ja, ist der Standard. Nun ist die Geschichte vom Oralverkehr ein irreführendes Beispiel. Warum jetzt auf einmal, Jakob? Ich dachte, alles, was Frauen passiert, ist gemein. Denen muss man das Kokain so geben, wenn die das wollen. Listen and bestäub. Jakob. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Leo Trotzki, die permanente Revolution. Es ist halt nie genug. Ja. der die Gleitmasse, auf dem die Menschheit in die Zukunft flutscht, ist das Blut von Männern. Ja, ganz so pathetisch brauche ich es nicht, aber wann werdet ihr lernen, dass halt dieses Ungleichmachen nichts verbessern wird? Frauen nur als Opfer und Frauen nur als wie jetzt die Woche dieser komische Tweet von der Tante, die meinte irgendwie, Abtreibungen gibt es nur, weil Männer Frauen schwängern, die das eigentlich nicht wollen. Also, hä? Was? Ja, 18. Oh, Margarete Stokowski poppt auf, es kann jetzt nur noch besser werden. Ja, das ist so ein bisschen die heilige Zweifaltigkeit gewesen diese Woche beim Spiegel. Also der Jakob hat so den philosophischen Teil übernommen und die Margarete mehr so den Boulevard-Teil. Die zieht sich an der Sache hoch, dass halt Leute sagen, mit diesen ganzen neuen Regeln und so ist halt das Geschlechterverhältnis gestört, ist der Flirt in Gefahr. Und natürlich findet sie das total traurig, dass Leute halt eine anzügliche Bemerkung schon für einen Flirt halten. Das geht ja gar nicht. Weil es auch doch jedem Scheiß selber überlassen ist, was er anzüglich findet und was nicht. Also man mag es ja kaum glauben, aber es gibt ja auch Frauen, die stehen auf asozialen Dirty Talk. Ja, aber weil die halt so internalisierten Frauenhass haben, müssen aber andere Frauen leiden, weil sie mit ihrem Verhalten halt die Strukturen ja weiter stärken, weißt du? Meine Güte. Dem Flirt geht es gut, niemand will ihm was. Der Flirt ist, wenn man mal einen aktuellen Begriff benutzen will, ein atmender Rahmen, eine Situation, die sich über eine Weile erstrecken kann und bei der man gelegentlich die Rahmen an Bedingungen neu anpassen kann, indem man sich küsst oder ein Bett aufsucht oder indem man sagt, nee, doch nicht oder etwas anderes. Mhm. Niemand auf der Welt will daran etwas ändern, außer religiöse Fundamentalisten und die sind verrückt. Ihr seid doch selber religiöse Fundamentalisten, ihr Spinner. Das, was ihr wollt, ist doch nichts anderes, als dass die Frau die 100%ige Deutungshoheit darüber kriegt, wann was in Ordnung ist. Es gibt diesen Cartoon, als so ein pickeliger Fettsack ins Nachbarbüro guckt und die Frau fragt irgendwie, ja, wollen wir heute essen gehen? Und sie total angewidert, Belästigung. Und im nächsten Bild kommt dann so der smarte, gut aussehende Mann, wollen wir nachher essen gehen? Und sie, yeah. Genau, nichts anderes ist es. Es geht nur darum, dass du halt einer Gruppe die absolute Deutungshoheit darüber gibst, dass sie sagen kann, wann ist es in Ordnung, wann ist es nicht in Ordnung und wir haben das zu entscheiden. Und wir haben ja letzte Woche über den Artikel oder über das Interview mit Thea Dorn gesprochen, die sich halt gegen diesen ganzen Blödsinn gewendet hat. Und der widmet die gute Frau Stokowski dann das Ende ihres Artikels. Die hat ja gesagt, dass sie Angst hat, dass ein neuer Totalitarismus, ein moralischer Totalitarismus heraufzieht. Und Margarete findet das lustig und bekloppt, weil die Feministinnen und Feministen, die ich am besten kenne, sind die ganze Zeit nur am Vögeln. Was natürlich eine total gute Quelle ist und auch ein Beleg. Dafür, dass die Thea Dorn Unrecht hat. Die sieht Totalitarismus, aber dabei vögeln die doch alle. Ist doch ganz klar, dass das falsch sein muss. Ja, aber was passiert denn, wenn ich einfach... Das ist aber auch wieder überhaupt nicht lustig, denn aus welcher Ecke der Hölle kommt diese Idee her? In einer Welt, in der man versucht, sexualisierte Gewalt zu bekämpfen, bliebe am Ende nicht mehr viel Spannendes übrig. Jetzt geht es auf einmal um sexualisierte Gewalt. Und ihr bekämpft mehr als sexualisierte Gewalt. Ihr bekämpft auch sexualisierte Werbung, die ist keine Gewalt. Oder sexualisierte Gesprächsinhalte, die sind keine Gewalt. Aber guck mal, wem ist das noch nicht passiert, dass er am Ende von einem Date gedacht hat, das ist richtig gut gelaufen und wenn ich jetzt, oder auch am Ende von einem zweiten oder dritten Date, wenn ich sie jetzt küsse, dann geht das bestimmt gut. So, und dann ist es nicht gut gegangen. Da hat man eine Abfuhr gekriegt oder so. Ne? Und dann sind wir ja mittlerweile in einem Bereich, wo dir das dann schon irgendwo als Harassment reingedrückt wird. Selbst wenn es so wäre, dass es Künstler gibt, die ihre Schaffenskraft aus dem über die Stränge schlagen ziehen, dann wäre wohl deren Kunst etwas, was man entbehren kann. Wenn das moralischer Totalitarismus ist, okay, dann her damit. Sagt Margarete Stokowski. Also das finde ich einen bitteren Satz, dass also die Künstler, die nicht in deine moralische Schablone passen, deren Kunst kann man entbehren. Hurra. Entarten. Das ist ekelhaft, Margarete. Widerwärtig und zutiefst abstoßend. Ich, ja, ich finde es total toll, dass man Künstlern aus der Öffentlichkeit raushaben will, die einem nicht in bestimmter Art und Weise ins Bild passen, die nicht mehr der feministischen Crowd sozusagen innige Verbindung haben. Ich finde das problematisch, das triggert mich. Aber guck mal, das ist doch da in diesem Satz, den sie da jetzt kritisiert. Sexualität ist der Inbegriff des Übergriffigen. Sie ist darauf angelegt, dass jemand sich irgendwann übergriffig verhält. Es stimmt doch aber. Es ist doch, sexuelle Annäherung lebt doch davon, dass irgendwer jemand dann den Schritt macht und die Grenze überschreitet. Partner oder dem potenziellen Partner irgendwann irgendwo hingreift oder so. Und du hast niemals vorher die hundertprozentige Gewissheit, dass das jetzt gut geht. Ja, aber du könntest ja nach Konstanz fragen und damit die Stimmung ruinieren. Hast du nicht immer dein Konsentformular dabei? Das muss man nur unterschreiben bei und dann geht's los. Ja, ist genau das. Wenn ich nach dem Date gefragt werde, ob ich noch mit dem Kaffee auf den Kaffee mit hochkommen will und ich dann versuche, der Frau an die Bluse zu greifen, dann sage ich vorher immer, hey, ich würde das jetzt gerne machen. Ist das so in Ordnung? Hey, ja, hey, der Staat hier hat mich erlaubt. Für alle 10 Minuten musst du nachfragen. Leute, man kann doch eigentlich auch eine kleine Summe zahlen, so an den Staat, ja, und dann kriegt man so einen Gutschein fürs Grabschen. Sowas funktioniert nur in Saudi-Arabien. So, ich hätte gern mal meine Grabschkarte gern aufgeladen. So. Nein, Quatsch. Oder wenn Sie Glück, heute gibt es 3-mal Grabschen zum Preis von 2. Ja. Die Frage, die doch dahinter steckt, ist, was stellt das mit mir an? Wenn ich in so einer Situation dann bin, wo geflirtet wird und dann passiert irgendwas, was ich nicht möchte, dann habe ich die Möglichkeit, ja, das zu sagen. Und dann bin ich doch als erwachsener Mensch aber auch in der Lage, mit solchen Situationen irgendwann mal fertig zu werden. Also ich rede jetzt nicht als erwachsener Mensch. So, ich rede jetzt nicht davon, wenn mich irgendwer in den Busch zerrt und dann weiß der Geier, was macht. So, darum geht es ja gar nicht. Ne? Aber wenn ich in so einer Situation, wenn mich dann jemand versucht zu küssen oder mich anzufassen, dann habe ich die Möglichkeit, dem die Hand wegzuhauen und zu sagen, hey, das ist jetzt aber nicht Teil der Abmachung hier. Ja, in 9 von 10 Fällen wird das ja auch weiterhin sein wie vorher. Also das sind ja nur die Bunthaarigen und also das ist ja im Endeffekt, triffst du diese Frauen ja wahrscheinlich gar nicht, weil du von vornherein dieses Milieu meidest. Ja, aber genau das weißt du halt nicht. Wenn das halt so komplett überall durchgepeitscht wird, über alle öffentlichen Kanäle, wenn das so bespielt wird, dieses, wenn euch in Zukunft irgendwas passiert, was euch unangenehm ist, dann könnt ihr sofort laut schreien. Ich glaube, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal hier erzählt. Dass ich mit einer Bekannten beim Essen gesessen habe oder in der Kneipe, ich war mir nicht mehr ganz sicher, saßen dann auf jeden Fall zusammen und sie sagte im Spaß, was würde mich jetzt daran hindern, scheuern und laut zu rufen, der hat mich angegrabbelt. So. Und dann? Ja, ne? Dann mach's jetzt, sie soll ja nicht lügen. Naja, das ist wirklich so, so sind so Folgen, über die sich die Leute, die sich mit Gesellschaft beschäftigen und Soziologie studieren, überhaupt keine Gedanken machen, weil sie ideologisch so verblendet sind, dass ihnen irgendwie egal ist oder sie meinen, ja, muss einfach mal passieren, so. Da können auch mal Männer drunter leiden, so. Nein, es ist ihnen ja nicht egal, sondern sie machen das ganz bewusst als Instrument von ihrer Welt anschauen. Ja, ich weiß, ich wollte einfach nur davon ausgehen, dass das Menschen sind, ja, und keine Reptiloide, ja, tut mir leid. Also bei Magarowski bin ich mir nicht sicher, ob die nicht wirklich eine Reptiloidin ist. Ja. Wenn mit Übergriff gemeint ist, dass Sex immer eine Person braucht, die sich denkt, okay, egal was ist, ich mach das jetzt, dann ist das etwas, von dem ich hoffe, dass kein einziger junger Mensch sich das zu Herzen nimmt. Moment mal, was meint sie damit? Klar, man sagt nicht. Sexuelle Sondierungsgespräche. Ich kotze gleich ins Mikrofon, ne? Ey, wie man sowas Spannendes und Schönes wie Annäherung versuchen kann, so zu maschinalisieren und daraus so ein. Ich glaube, das ist einfach Margaretes Verständnis von Humor oder Satire. Na, ich glaube, das meint die ernst. Ich glaube, das meint die ernst, weil. Ich glaube auch, dass sie das ernst meint. Weil, wenn man sich anschaut, was das Ziel ist, also ursprünglich halt gewesen ist von der kritischen Theorie, die halt von der Frankfurter Schule so skizziert wurde und entwickelt wurde, ne, dann ist da ganz klar drin verfasst, dass es darum geht, den Motor des Kapitalismus lahmzulegen, das ist die Familie. Und wenn man dann die Beziehungen zwischen den Leuten schon aufspaltet, weiter und weiter und weiter, dann werden die Leute im Endeffekt nicht mehr im Kapitalismus existieren können und dann wird alles gut. Ja, also viele Sachen wie möglich reinzuwerfen, ist halt die Interpretation, die heute halt so durchgekommen ist, dass du einfach nörgelst, dass du einfach alles blockierst und alles verstarrst. Ja, so, das ist halt, ich sehe das so als einen so einen Abwuchs von eben von diesem Gedankengut. Es stimmt, dass Flirtversuche und sexuelle Sondierungsgespräche sich eine ganze Weile hinziehen können, wenn niemand sich traut, einen Schritt weiter zu gehen. Aber verdammt, wie schön kann das sein? Junge Frau, warum ist denn deine Vorstellung davon, wie das dann schön zu sein hat, irgendwie allgemeingültig für irgendwen? Man mag es ja kaum glauben, aber es gibt auch immer noch Frauen oder auch Männer, die wollen ganz gerne im Sturm erobert werden. Ja, aber weißt du, das ist so phallozentrische Gesellschaft hier. Du weißt Bescheid, ne? Es darf man nicht, ist voll haram und so. Muss alles hinterfragt werden, alles muss kritisiert werden, was jetzt gerade aktuell ist. Dann dauert es eben länger. Immerhin kann man sich dann sicher sein, keine Grenzen verletzen zu haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn wir, das ist wieder wie mit 15, ja, wenn man das erste Mal eine Frau kennt oder ein Mädchen kennengelernt hat, ja, und dann mit solchen Sachen kam, wie, ja, wir müssen jetzt aber erst Monate zusammen sein und Händchen halten, bevor wir uns das erste Mal küssen dürfen. Ich finde, das Zitat von Adorno passt hier eigentlich echt gut rein. Der hat das wirklich gesagt gehabt, so. Ja. Ja. Ja, Adorno. Der sieht so toll aus. Ich mag sein Gesicht. So. Ja, wollen wir uns den Artikel weiterhin antun oder sollen wir... Aber wie kann die so viel schreiben? Meiner Meinung nach sind wir durch. Ich habe den letzten Absatz eben schon mal zusammengefasst. Meiner Meinung bin ich auch moralischer schon Totalitarismus ist okay, dann her damit. Ich finde Totalitarismus doof, weil da meist Menschen sterben, die unschuldig sind. Aber das ist aber doch nur moralischer Totalitarismus. Aber guck mal, das Konzept von Unschuld, ja, und Schuldnachweisung ist ja ein westliches Konzept. Das müssen wir beseitigen. Vor allem ist es ein patriarchales, kapitalistisches Konzept. Ja, das ist problematisch. Das wird dir so verkauft, als hättest du Freiheiten, aber du hast die nicht. Also können wir dir alles wegnehmen, so weg. Ja, ne, und hier... Also die Nachfolgepartei der SED, die Linke. Die Überschrift ist ja so großartig. Staatsantrag der Fraktion Die Linke fordert Kompakt und andere Verlage mit extrem rechten Inhalt von der Buchmesse ausschließen, um Meinungsfreiheit und Pluralismus zu ermöglichen. Zensur ist nur die Fortsetzung des Dialogs mit anderen Mitteln. Meine Fresse, Alter. Ich finde, Meinungsfreiheit und Pluralismus ist auch immer erst dann erreicht, wenn alle einer Meinung sind. Ja. Ist dem das beim Schreiben nicht aufgefallen, wie dumm das ist? Also ich meine den Linken. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch kein Fan vom Institut für Staatspolitik oder vom Kompaktmagazin. Aber meine Fresse, die Ideen kann man doch angreifen. Weißt du, man kann die doch in einer freien Debatte zurechtstutzen. So. Naja, das haben sie ja in Frankfurt versucht. Nur, dass die Linken unter freier Debatte halt verstehen, dass sie rumschreien und die Leute daran hindern, überhaupt was zu sagen. Ja. Ja, das, nicht so gut funktioniert. Ja, das Problem mit Frankfurt war halt, dass die Antifa da stark gestört hat. Und die Antifa ist ja hier so. Total antifaschistisch. Es lebe die Rote Einheitsfront. Natürlich wollen die verbieten. Also die SED will, weiß nicht, Ideengeber für die AfD verbieten. Also Institut für Staatspolitik, die beraten ja. Ob es jetzt Pegida ist oder die IB oder die AfD oder auch NPD holen sich auch manchmal Ideen von dort. Das ist ja der gute Herr, der diesen Think Tank betreibt, der war ja mal bei der Bundeswehr als hier Abteilung psychologische Kriegsführung und ja, weiß nicht. Da machen sich alle den Kopf drüber, was der da so macht. Ich glaube zwar immer noch, dass, wenn überhaupt, der eher ein Verfassungsschutzmensch ist, aber das ist auch nur Spekulation von mir aus. Aber einfach nur von der Linken, lasst halt zensieren, das wird schon, ist halt, ja, weiß nicht. Ist jetzt immer noch gut gegangen. Ich finde es halt auch immer so interessant, wenn jetzt in den USA, weißt du, die Welle von den SJWs irgendwie Sachen stört, so Universitäten oder im politischen Diskurs versucht, Räume einzunehmen und zu erobern. Und dass man sich dann auf Deutschland besinnt und dann sagt, hier ist es ja nicht so schlimm mit den SJWs. Nein, hier haben wir eine Partei, die im Bundestag sitzt, die Zensur fordert. Ist alles viel weniger schlimm. Auf jeden Fall. Ist total gut und in Ordnung. Also, wir haben zwar keine so uniforme SJW-Strömung, aber da, keine Ahnung. Hier wird versucht, Ideen zu zensieren. Verlag, die soll die Stimme genommen werden. Also, ich weiß nicht. So. Nicht, dass ich die Verlage mag, aber. Die nee, Linke. Kompakt ist ein richtig, also ist eine richtige Postille. Also, das ist ein Scheißblatt, muss man ganz eindeutig mal sagen. Ja. Aber mein Gott, die Taz gibt's halt auch, ne? Hm. Von wem war das? Das war von mir. Mal wieder aus der Gamer-Ecke. Jetzt ist es halt schon so, dass nicht nur die bösen Gamer, sondern auch die bösen YouTuber dran schuld sind, dass die Spiele, die doch so toll sind, keine Chance haben am Markt. Und zwar, weil die bösen YouTuber sich über die Art Games oder Non-Games oder Walking Simulators in ihren Videos teilweise lustig machen. Und diese Person hier, Natalie Lawhead, schreibt halt, dass das ganz schlecht für die jungen Leute da draußen ist, weil die lachen dann auch, wenn die YouTuber Witze machen. Und so werden sie darum betrogen, diese Perlen des Spieledesigns näher sich anzugucken, weil für sie ist ja das nur zum Lachen. Ich weiß nicht genau, wie wir das dann machen wollen, das vielleicht einfach den YouTubern verbieten zu lachen. Oder verbieten, Videos zu machen, vielleicht irgendwas verbieten, auf jeden Fall, nehme ich an. Ja, das ist auf jeden Fall Kunstformel Videospiele, dass man da ein Verbot haben sollte, negativ darüber Bericht zu erstatten. Das wäre auf jeden Fall mal ein Anfang. Und das kann man wahrscheinlich auch in die YouTube Hate Speech Guidelines reinschreiben. Man findet da vielleicht auch noch eine Verbindung zum radikalen Islam, dass wenn man Kunst ablehnt, dass das auf der einen Seite Terrorismus fördert und natürlich auch hier lokalen Terrorismus fördert, weil ja sozusagen von der Kritik an der Kunst sozusagen, dass es ja urfaschistisches Gedankengut ist und dass jetzt dann ja die Neurechten darüber als Proxy die Skeptikerbewegung einsetzen, um die Kunstspiele niederzumachen und dass es ja im Grunde eine faschistische Verschwörung ist und dass aufgrund dessen man sich das Recht rausnehmen sollte, da ein Meinungsverbot zu erteilen, um diese Kunstform zu schützen. Oder aber auch sie zu finanzieren, das wäre auch eine Möglichkeit. Also grundsätzlich gesagt, die Leute erwarten Spiele mit Zielen und magischen Zirkeln und irgendwie, dass die sich mit den Standards des Game Design irgendwie auseinandersetzen. Ach was, sag bloß, Natalie Lawhead. Aber ihr Spiel Everything is Going to Be Okay ist halt nicht so. Es ist ein interaktives Ziehen, das auf abstrakten Lebenserfahrungen über Trauma, PTSD und das Überleben schwieriger Situationen basiert. Ja, das hört sich für mich halt auch schon wieder nicht nach einem Spiel an. Vielleicht bist du da. Das Überleben schwieriger Situationen ist in Skyrim tagtäglich so. Ich meine, da mache ich nichts anderes. Ich bin ja kein Gamer, deswegen halte ich mich bei solchen Sachen immer so ein bisschen vornehm zurück, aber für mich klingt das halt immer nicht wie ein Spiel, sondern halt einfach wie eine als Spiel getarnte Erziehungsstunde. Also für ein Spiel gehört ja auch so eine Spielmechanik halt dazu, so das ist halt der Kern davon, ne? Und du kannst natürlich eine Idee haben, ja, aber wenn diese sich dann nicht gut übersetzen lässt in eine Spielmechanik, die diese Idee dann in sich widerspiegelt, wird es wahrscheinlich so sein, dass umso exotischer die Idee ist, desto weniger werden Leute da anbeißen, wenn du es nicht richtig umsetzt. Ja, aber kann es halt einfach vielleicht auch sein, dass wenn jemand ein Videospiel spielt, mal von den Alltagsproblemen zurückziehen möchte und nicht eine Lehrstunde darüber, wie schlimm Also ist ja so eine ganz verrückte These. Ich meine, ich spiele es nicht oft. Das letzte, was ich gespielt habe, war Total War Warhammer. Und wenn ich das mal gespielt habe, dann an Tagen, wo mich die Arbeit halt einfach richtig in den Kopf gefickt hat und ich halt abends einfach mal abschalten wollte. Und ich glaube nicht, dass ich dann noch Bock hätte, mich irgendwie mit so einem Quatsch zu beschäftigen. Ja, Spiele sind halt auch so Escapism, ne? Du hast so viele YouTube-Videos gesehen. Ach. Warum geht niemand hinter diesen Leuten her, die sich da so wie Moralapostel aufstellen? Warum haben wir nicht so eine Gesellschaft, die sich da hinstellt und sagt, hey, ja, okay, gut, wir untersuchen das mal, wir hören dir gern zu, aber du bist gerade so ein richtiges Moralapostel, also schalt mal einen Gang runter. So, yeah. Warum kommt das nicht? It hit me how much influence streamers and YouTubers have on public opinion of these games. And this is really becoming a problem. I mean, I knew it was before. We should start talking about this, and some constructive criticism should exist toward how streamers talk about these games. Constructive criticism should exist. Also wir sollten ihnen eigentlich auch so eine neue deutsche Medienmacher-Fibel schreiben, wo dann drinsteht, wie man über unsere Spiele reden darf. Ja, ja, und das wäre was für die Tagesschau-Aktion. Die kann das dann umsetzen. Die TA. Nein, aber wortwörtlich, die haben sowas im Kopf wie die neuen Medienmacher. Also. Das trifft sehr gut. Also, ja, können wir nicht die neuen Medienmacher sein? Ich sehe uns als sehr kompetent. This isn't really a game. Was? Nochmal eins hoch. This isn't really a game. Rather. It's warte, art? Was? Warte, gib die. Hä? Was? Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Nee, das war's noch nicht, oder? Ah, da. This isn't really a game. It's art. It matters that it's different. We wanted to be different. Und früher hat der Künstler dann die Bürde getragen und hat gesagt, ich bin Speerspitze, ich bin schon viel weiter draußen, als ihr je sein werdet. Und die Leute haben ihn nicht verstanden. Und das war jahrhundertelang das Schicksal vieler Künstler, dass sie erst viel später verstanden und gewürdigt worden sind. Warum sollte das für euch anders sein? Das liegt ja, weil die Generation, Schneeflocken, dass ihr Rockstars werdet, um mal Fight Club zu. Ja, weil halt die Generation Schneeflocke halt gelernt hat, dass man sich Anerkennung auch erzwingen kann. Das ist so krank, Mann. Wenn ich different sein will, dann muss ich den Preis dafür zahlen, dass ich different bin. Das wirst du aus Menschen nicht rausbringen, egal ob kulturell oder sonst irgendwie. Und vor allem würde mich mal auch interessieren, ob sie da auch mal Kritik ausstellt an ihrem Spiel und das mal sich zu Herzen nimmt, ja. Weil sich da so hinzustellen, zu sagen, nee, ihr habt alle einen Schaden gerade, ihr versteht mich nur nicht, wie gut ich bin, ja, das kann mächtig nach hinten losgehen. So. Und dann kommt hier unten noch hier der übliche Dialog um diese Spiele dreht sich darum, dass sie nicht existieren sollten. Das ist ein Strohmann von unglaublicher Größe, den können sie beim Burning Man aufstellen. Niemand sagt, die sollen nicht existieren. Und if they do, they exist to be laughed at. Also man soll sie existieren, damit man darüber lachen kann. Ja, und wenn das so ist, ich denke, über Picasso haben am Anfang auch viele Leute gesagt, was ist das für ein Scheiß? Ja, ist halt so. Muss mal durch. Und wenn man irgendwie Avantgarde sein will, dann ist man alleine, da ist die Luft dünn. Ach, echt. Möchten Künstler sein, aber wissen nichts drüber. Ach. Was bringen die den Kindern heutzutage bei? Komm, schreib, wie du sprichst. Mhm. Mach Spiele, wie du denkst. Und wenn sie die nicht mögen, dann kommst du zu mir und ich werde denen schon erzählen. Ja, ne? Das einfach auf eigenen Beinen stehen, man. Einfach selbstständig sein. Weißt du, wenn man dir sagt, dein Spiel ist kacke, dann, okay, ist die Kritik vielleicht so formuliert. Ja, auf eigenen Beinen stehen ist voll ableistisch. Aber weißt du, wenn die schon sagen, we want to be different, we want it to be different, ja, dann müssen die doch das als eine klare Position ansehen, dass Leute sich erstmal weigern, weil ich meine, so, dass es erstmal so ist und erstmal nicht so eine große Begeisterung ist. Aber andererseits ist Cuphead auch so different, ja, auch so ganz neu, ja, und Leute mögen das, einfach weil es schon eine vorexistierende Gruppe an Leuten gibt, die das sehr mag, so Art von Spielen, ja. Gibt es denn schon eine vorexistierte Gruppe von Leuten, die so Spiele über PTSD mögen? Ja, vor allen Dingen, weil du halt auch einfach nicht einen scheiß Anrecht darauf hast, dass jemand dein Produkt mag. Und wenn du mit deinem Produkt, so, das ist, die brauchen wir nicht mit Kunst kommen. Das ist ein Produkt, die wollen das verkaufen. Darüber heulen sie doch, dass sie es nicht absetzen können. Wenn es um Kunst geht, dann ist es darum geht, dass ich aus mir, aus meinem eigenen inneren Kern heraus etwas erschaffe, dann ist mir das doch wurscht, wie viele Leute das mögen. Ja, dann geht es mir darum, dass ich mich selber ausdrücke und dass ich mich freue, wenn es jemand annimmt und wenn nicht, dann nicht, dann ist es okay. Die heulen einfach nur rum, dass die ein schlechtes Produkt auf den Markt bringen und dass sie keine Mechanismen finden, wie sie andere Leute dazu zwingen können, das gut zu finden, um damit Geld zu machen. Ja, genau, aber der unterliegende Kern dazu, das würde ich mal so sagen, ist, dass sie eben, wie du gesagt hast am Anfang, wenn du was machst, dann machst du es selbstständig und selbstbewusst und dann ist dir auch okay, wenn da Leute das nicht gut finden und so. Ne? Aber das würde ja bedeuten, dass sie damit ganz erwachsen damit umgehen und mal realisieren, dass es vielleicht nicht durchkommt. Ne? Aber ich glaube, die haben einfach so ein geringes Selbstbewusstsein. Ich glaube, die haben das mit Absicht so gemacht, um sogar ein bisschen Kontroverse zu generieren, weißt du, damit sie mal in Zeitungen kommen, damit das mal gedruckt wird, damit da mal irgendwie hier Exposure wird. Das sind Leute, die nicht Videospiele machen, um Videospiele zu machen. Das sind Leute, die ihre eigene Person dadurch boosten wollen, dass sie Drama generieren, indem sie Videospiele machen. Aber mal ganz ehrlich, in der Musik zum Beispiel, ne? Wenn irgendwelche Leute so total abgefuckten Avantgarde-Scheiß machen, keine Ahnung, irgendwelches Industrial-Zeug oder Free-Jazz oder halt so Sachen, die ja total irgendwo im musikalischen Kosmos am Rand existieren. So. Was weiß der Geier was? Schlager. Ne? Isländischer Black-Metal, keine Ahnung. Da wird doch nie jemand auf die Idee kommen und von denen und rumheulen und sagen, also, dass das jetzt nicht auf Viva läuft, das ist ja so fies, da muss man jetzt mal was machen. So. Die würden sich freuen, dass sie mit ihrem elitistischen Denken, das sie haben, dass sie halt einen kleinen Kreis ansprechen, der das halt irgendwie zu würdigen weiß. Und ansonsten wäre doch deren größte, oder ansonsten ist doch die Genugtuung, dass du dich selbst verwirklichen kannst. Ich stimme dir da schon zu. Ich glaube halt wirklich, dass so Leute, die so Spiele machen, halt intern so verklemmt sind, dass für sie hier, dass sie ein Spiel gemacht haben, schon genug ist, wo sie sagen können, wenn jetzt da auch eine Person was da dagegen ansagt, wenn da irgendjemand nicht damit zufrieden ist, dann breche ich in mir selbst zusammen. Ja? So, wenn man sich so Leute anschaut, wie zum Beispiel die Antwort, ja, die haben einfach so viel Kontroverse generiert, waren so asozial, machen so seltsame Videos, ja, generieren dadurch halt auch. Ich finde die nicht seltsam. Nee, aber zu der Zeit, wo sie halt noch eben ganz obskur waren, so da fanden das Leute echt seltsam und so, ne? Und da gab's auch Drama drum, ne? Aber die denken so, scheiß auf euch, so fick die Hater, weißt du? So, ja, und jetzt sind die schon irgendwie, ja, beliebt und ja, im Mainstream angekommen, so. Ich musste mal dran denken, kennt ihr die Simpsons-Folge, wo Barney mit Yoko Ono Musik macht? Ja. Ja. Number 8. Geh doch mal bitte, um das abzurunden, weil der Artikel ist eigentlich durch. Geh mal nochmal hoch, wo der Link zu ihrem Spiel ist und klick bitte mal drauf. Da, dieser rot unter. Oh Gott. Genau. Da sind rechts jetzt so Screenshots von dem Spiel. Okay, also das soll das Spiel sein. Warum sieht das aus wie Revolution-Dings-Zeug? Wisst ihr Bescheid? Revolution 60, ne? Also, da muss man ja dann Revolution 60 praktisch in Schutz nehmen. Also, dafür braucht man keine YouTuber, um das relativ einfach kritisieren zu können. Da kannst du auch, also, weiß nicht, das kann auch, zeigst einen Obdachlosen, der sagt, Das sieht aus, als hätte das irgend so ein Autist halbwegs nicht hinbekommen. Und ich meine ganz ehrlich, weißt du, ich finde es toll, wenn jemand sich kreativ irgendwie anstrengt und ich finde es auch toll, wenn er es veröffentlicht, auch wenn es halt halbbacken ist, aber stell dich dann bitte nicht hin und heul rum, dass die Leute sich drüber lustig machen, weil was ist das? So, keine Ahnung, so ich, was soll das? Hä? Ja, oh. Ja, das war einfach nur nochmal, damit wir auch sehen, worum es bei dem Artikel dann im Endeffekt geht. Dass dieses Spiel nämlich mehr Exposure kriegt. Was ist eigentlich daraus geworden, halt einfach kritische Inhalte, die man hat, einfach in eine gute Verpackung zu tun? Also von mir aus kannst du ja ein Spiel machen über irgendwas Krasses, also halt auch über ein tiefgründiges Thema, aber da verpackt das doch wenigstens intelligent. Wenn das aussieht wie ein Haufen Scheiße, dann ist es doch klar, dass das keinen Schwanz juckt. Aber wenn du das halt einfach in eine packende Story tust oder so, ja, ich glaube dann... Aber das ist doch das ist doch eine tolle Sache. in Debatten. Du tust es moralisch aufladen, damit du ein schlechtes Argument präsentieren kannst und die Menschen aber denken, aha, der meint das ja nur gut. Genauso tust du minderwertige Programmierarbeit abliefern, tust es aufladen mit dem moralischen Imperativ und sagst, ja, das ist aber für die Leute mit PTSD und dann willst du dafür Lob haben, weil das sozusagen die Abkürzung ist, dass deine Intention gut ist, dafür, dass du Scheiße produzierst. Aber PTSD ist doch posttraumatische Belastungsstörung, ne? Ja, schon, ja. Ja, so. Also, das ist doch auch ein wichtiges Thema. Also, das ist ja nicht vom Pappe, so. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass es nicht möglich ist, das in eine gute Story zu verpacken und das Thema dann halt irgendwo auch mal zu behandeln. Aber guck mal, du musst es doch halt nur anständig rüberbringen. Ich meine, falls jemand schon Punisher angefangen hat, die Serie, da geht es ja durchaus auch um ernste Sachen, nämlich wie Ex-Soldaten, die aus dem Krieg kommen, wie mit ihrem Leben nicht fertig werden. Es ist aber halt geil gemacht. Und ja, es ist halt an weißt du, das ganze Ding mit so Arten von Projekten ist halt, da ist schon bestimmt irgendwie ein guter Ansatz mit dabei und da wollte man auch was aussagen und es gibt bestimmt eine Message, okay? Das muss ich dem Spiel irgendwie, ich kenne das nicht, aber ich muss das mal, ja, zumindest irgendwas muss es haben, okay? Ich gehe einfach mal davon aus, ja? Und dann hat man damit angefangen, sich ein Spiel zu überlegen, es zu machen, dann hat man gemerkt, okay, hier vorne und hinten passt es nicht, ja, irgendwie kommen wir nicht auf irgendwie so eine Konsistenz, ja, irgendetwas, was halt gut ist. Und an einem bestimmten Punkt ist es halt einfach nur so, knall's einfach raus, ist egal, passt schon, ach, ja. Und dann, wenn da Leute es kritisieren, dann kommt halt noch die eigene Frustration zu dem Projekt noch mit raus, ja. Hast du gerade mit drei Fenstern an Bildern ein scheiß Panel dargestellt? Was ist da los, Alter? Da gibt es auch überall eine Story dahinter, weißt du? Und also im ersten Bild, das ist die Wut und darüber, wie man sich mit der Wut sozusagen identifiziert. Und das nächste Bild, das ist die Wut der Vogelangucker. Und weißt du, ich keine Ahnung, für mich ist es einfach nur, ich finde es nicht schlimm, wenn du keine Schaffenshöhe hast, aber ich finde es furchtbar, wenn die Leute sich hinstellen. Das hat einen guten Zweck, deswegen ist es zwar irgendwie nicht ordentlich ausgeführt, aber ich will jetzt mein Lob einheimsen, weil ich habe mich ja hier hingestellt und was für die armen Menschen gemacht. Das sehe ich dahinter. Ja, und gut gemacht, ne? Und im Artikel halt an... Ja, sorry, bitte. Sorry. Das beobachten wir jetzt schon auch seit 3 Jahren. Dass die Qualität der jeweiligen Künstler, sei das ein Depression Quest von Zoe Quinn oder ein Revolution 60 von Brianna Wu oder jetzt das hier oder 1000 andere dazwischen, Sunset und Firewatch und keine Ahnung, dass das alles nicht mit nicht so viel Aufwand entworfen wird. Also nicht, dass Firewatch jetzt hässlich ist, aber es ist relativ glatt und ein relativ einfacher Artstyle. Hier würde ich sagen, es ist eigentlich gar kein Artstyle und bei Depression Quest ist es auch nur sehr marginal irgendwie mit Kunst in Verbindung zu bringen. Das ist ein Merkmal dieser Leute. Das ist wie diese Hipster-Musik mit den ganzen Leuten, die weder singen noch komponieren können. Ja, ja. Muss man heute nicht mehr. Das ist falsch, dass man Leuten vorschreibt, dass sie was können müssen. Ja. Ich liebe dieses Spiel, das Leuten beibringt, mein Haar nicht anzufassen. Ja. Ja, total toll. Ich glaube nicht, dass wir es spielen müssen. Ich kann es kurz erklären. Man geht auf eine Reise, man klickt sich ein... Oder wir spielen es. Komm. Scroll mal ein Stück runter, da ist der Link zu dem Spiel. Ne, noch ein Stück. Das hier. Irgendwo muss ein Link... Da, Herna is playable for free in your Browser. Jetzt sagt er dir gleich erstmal, dass das halt auch ein Archiv ist. Da musst du da oben wechseln, genau. Boah, aber ein Profi. Oh Gott, Ton. Wird der übertragen? Nee. Okay, dann mache ich ihn aus. So, und dann... Ja, irgendwas. Ich lese ihn. Also die Tante würde gerne mehr reisen, aber sie traut sich nicht, weil die Leute auf regelmäßiger Basis ihr Haar anfassen. Wer kennt es nicht? Ja. Die sollen einfach mal hochzählen, wie viele Leute das sind, die ihre Haare anfassen. Santa Monica. So, ist ganz einfach, du musst nur klicken, Abel. Nur auf die Hände klicken. Sonst nix. Okay. So, und jetzt erleben wir einen realistischen Tag im Leben einer schwarzen Frau. Go! Kia, Karate, Chop, Boom. Also so müsst ihr euch das vorstellen, wenn ihr schwarz seid. Es kommen ständig aus allen möglichen Richtungen Hände an, weiße Hände natürlich. Ja. Egal, wo ihr da hinfahrt in dem Spiel, es sind immer weiße Hände, die kommen. Und man muss sie wegschlagen. Und also so ein Leben möchte ich auch nicht führen. Guck mal, wir haben jetzt 30 Sekunden. Ihr müsst zumindest schon 20 Hände wegschlagen. Ja. Ich kann erinnern, dass ich während meiner Schulzeit im Informatikunterricht, und das ist ja nun auch schon über 10 Jahre her, mit Paint und irgendeinem anderen Programm auch ein Spiel gemacht haben, wo du solltest so ein fliegendes Monster, und das hast du dann ganz oft kopiert, und die konntest dann so programmieren, dass die überall rumgeflogen sind, und wenn du die angeklickt hast, sind die geplatzt. Mhm. Das war so ungefähr auf demselben Niveau. Das haben wir in der 9. Klasse im Informatik. Ja, es geht mir gar nicht um das handwerkliche Niveau hier, es geht mir darum, ist das wirklich so? Ich meine, ich bin nicht schwarz, aber ich sehe viele schwarze Menschen in der Stadt in letzter Zeit und ich sehe selten Weiße, die hinter ihnen herlaufen, um ihre Haare anzufassen. Ganz ehrlich. Also ich wurde vor 3 Monaten beinahe in der S-Bahn von einem Schwarzen beklaut. Ich kann mal aus dem leidgeprüften Alltag eines Bartträgers berichten. Das ist tatsächlich... Da reinkrabbeln. Wollte ich gerade sagen, dass ständig, und jetzt kommt's, Weiber kommen und dir in den Bart krabbeln, gefragt und ungefragt. Hey, warte, was? Ja. Ja, ja. Ja, Opex, 2 Wochen später lässt sich ein Bart wachsen. Ich sehe es kommen. Hey, du, ich habe eine Freundin. Ich würde die wir doch haben deine Freundin noch nie gesehen. So. Die gibt's aber. Wo mein Bart auf dem Zenit seiner Länge war, da ist das also wirklich regelmäßig vorgekommen, dass mir irgendwer in den Bart gegriffen hat. Ja, mach doch ein Videospiel draus. Und Abel, ja, mach du doch mal auch ein Spiel aus deiner Erfahrung mit Schwarzen in der Bahn, okay? Schau doch mal, wie gut es ankommt. So, da sitzt du da, hast dann deine Tasche da und dann kommen Schwarze und wollen deine Tasche greifen und du musst deine Hände so drumherum werfen, als würdest du sie wegschlagen. Ich war in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause und die S-Bahn war komplett leer und er hat sich neben mir fallen lassen und er dachte, dass ich schlafe und dann hat er angefangen, an meiner Tasche rumzumachen und dann habe ich ihn angeguckt, dann ist er aufgestanden und weggerannt. Das war meine Erfahrung. Also ich kann euch jetzt nochmal einen total krassen Trick verraten, wenn dir jemand ungefragt in den Bart greift, dann sagst du halt, lass den Scheiß und dann lebt man dann sein Leben einfach weiter. Ja, das ist total verrückt. Muss man ein Spiel machen, wie jetzt? Hä? Steh ich nicht. Oh nein, Battlefront 2. Alter, unsere Artikel hier sind so gut sortiert. Das ist so geil. Battlefront 2. Belgien hält Lootboxes für Glücksspiel und will dagegen vorgehen. Mhm. Das finde ich zwiespältig. Ja. Auf der einen Seite fand ich die Idee von EA und Warner und so, diese Lootboxen in Singleplayer-Spielen einzuführen, höchst fragwürdig, und ich halte auch dieses Pay-to-Win-Modell für höchst fragwürdig. Auf der anderen Seite bin ich kein Freund davon, wenn Gerichte oder Parlamente irgendwie Spiele eigentlich ist es eher andersrum. Eigentlich ist es eher so, dass das bei Videospielen vorher gesetzlich immer außerhalb der Regulierung lag. Also man hat schon alle Mechanismen schon vorher da, die eben gegen Gambling regulieren, ja. Aber Videospiele waren davor immer davon ausgeschlossen, so in den meisten Ländern halt. Moment, man kann das einfach nur mit hinzufügen. Das ganze Pokémon und der ganze Mist mit den Trading Cards basiert doch auch auf diesem Prinzip. Da müsste man eigentlich alle Trading Cards verbieten. Ja, aber das Ding ist ja, dass du diese Glücksspielregularien damit umgehst, dass du eine Extrawährung erfindest. Also du hast dann Kristalle, die du für Geld kaufst, und diese Kristalle gibst du dann aus. Die Ingame-Währung hast, kannst du die Regularien, also halt die Gesetze für Glücksspiel umgehen. Und da ist noch ein Unterschied. Du hast ja erwähnt hier, das sind dann so Sammelkarten, ne, weil das so Packs sind, ne, sind ja auch Glücksspiele. Sind sie aber nicht in diesem Ausmaß, denn das Ausmaß von Battlefront 2, genauso wie das von Casinos, ist, dass sie die Maschinen anpassen können nach deinem Verhalten, nachdem wie nah du vielleicht am Jackpot wärst, ja, um dann halt noch mehr Geld aus dir rauszukitzeln. Wenn du ein Pack kaufst, dann hast du dafür Geld bezahlt, Transaktion ist vorbei, du machst es auf und da wird sich nicht irgendwie jetzt quantenmechanisch die Karte noch mal verändern, ja, so wie das der Hersteller möchte. Ja, bei Battlefront 2 ist das aber der Fall, genauso wie das auch bei anderen oft halt so ist, dass du, ja, halt wenn du im Casino bist, merkt das Casino, dass du vielleicht irgendwie gerade eine Glückssträhne hast und kitzelt noch mehr Geld aus dir raus. Das machen die, das können die machen. Die merken, wenn du nah am Gewinn bist und verhindern das dann, damit du halt im richtigen Moment halt nochmal so einen Kick kriegst. Ist halt richtig krank. Ja, aber wie gesagt, ich finde nicht, dass das über Gerichte laufen sollte. Doch, immer alles über Gerichte. Hier, nee, das hast du ganz oben, der Post, genau, und das Bild hier, das ist praktisch die Universität, an der das passiert ist, mit dem Mädel, das den Vortrag gehalten hat und da drin auch die Standpunkte von Jordan Peterson dargelegt hat. Dann wurde sie dafür von ihrem Professor zusammengestaucht und hat dieses Gespräch aufgenommen und veröffentlicht. Ja, und jetzt hat hier die Studentenzeitschrift von Laurier, The Court hat darüber berichtet. Und auf einmal haben sie Anrufe bekommen, dass an Verkaufsstellen halt ihre Zeitungen zerrissen worden sind von Leuten und haben dann auch eine ganze Kiste mit zerrissenen Zeitungen vor die Tür gekippt bekommen. Ja, die Bilder unten sprechen für sich. Das ist einfach nur mal wieder so, wie weit sind wir denn? Wie lange noch, bis wir auch den Rest dann auch anzünden können? Ne? Das weil ist so ja zerreißen und hinwerfen ist doch eigentlich kindisch. Das ist ja wie bei South Park mit der Schülerzeitung von Jimmy. Okay. Wurde über PC Principal berichtet und dann Ärger kriegt. Und da haben wir gleich wieder Jordan Peterson. Diesmal seine eigene Universität. Und zwar haben hier die Studentengewerkschaft praktisch, also sowas wie der AStA wahrscheinlich bei uns oder die Verbände, die im AStA organisiert sind, haben hier die Universität von Toronto aufgefordert, Jordan Peterson zu entlassen aus seinem Vertrag. Weil er so böse Sachen sagt, wie es gibt nur zwei Geschlechter oder hat von Crazy Women gesprochen und postmodernistischen Neomarxisten. Und die meisten die Leute, die er so nennt, sind Transmenschen, People of Color und Frauen natürlich und so. Und außerdem kennt er ja auch Leute, verlangt, dass man sein Zimmer aufräumt. Ja, der Faschist. Also ja, wir wollen euch eure Professoren nicht wegnehmen, die sollen nur erwachsen werden, ne? Praktisch. Die sollen halt für alle zugänglich werden und dann nicht mehr einfach ihre Meinung sagen können. Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder einfach seine Meinung sagt? Ja, das war's schon. Wir hatten ja gerade zwei ganz viele Quellen hintereinander, also ich kam gar nicht hinterher hier. Ach ja, und weil wir ja eben schon die Zweifaltigkeit hatten mit Jakob und Margarete, kommt hier noch der Georg. Auch ein Spiegelkolumnist, Georg Dietz, auch jemand, bei dem ich echt Kopfschmerzen kriege, wenn ich die Scheiße lese. Der meint, es ist noch viel zu wenig Geschrei wegen, wie heißt es, MeToo in Deutschland. Und wir müssen die Gesellschaft verändern. Also führt kein Weg mehr dran vorbei. Sollen wir als Gesellschaft mit der FDP reden? Klar, auch wenn man am Ende nicht sicher, wenn man nicht sicher sein kann, dass die zuhören und am Ende ist dann das vier Wochen lange nicht zuhören, dass neue Prinzipien haben und alles Reden war für die Katz. Sollen wir als Gesellschaft mit Linken reden, also wirklich Linken, nicht Jürgen Trittin oder Sacha Wagenknecht? Ja, aber lieber als mit den wirklich Linken reden die meisten gerade mit den wirklich Rechten und meinen, das sei ein wichtiger Beitrag zur Demokratie. Also wir sollten aufhören, mit den Leuten anderer Meinung zu reden, habe ich das Gefühl, und nur noch mit denen, die uns sowieso bei allen zustimmen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Wo doch selten über Echokammern gesprochen wird und über Filterblasen gewarnt wird. Das ist ein Begriff, den man nie irgendwo hört, Filterblase. Und deswegen ist es gut und wichtig und richtig, Teile der Gesellschaft prinzipiell zu ignorieren. Weißt du? Also. Aber das Recht und der Staat sind eben nicht die einzigen Möglichkeiten, zu Gerechtigkeit und Veränderungen zu kommen. Und die Verschiebung von einzelnen aufsehenerregenden Fällen mit möglichen strafrechtlichen Konsequenzen hin zu dem, was manche etwas ausweichend die Grauzone nennen, ist der entscheidende Schritt für echte Emanzipation. Also Public Shaming soll es richten, lese ich daraus halt. Die Veränderung ist eine, die sich nicht in der Sphäre des Rechts und des Staats abspielt, sondern im Bereich der Normen des Privaten oder Halbprivaten. Selbstjustiz. Ja, ich finde ja, MeToo ist immer noch irgendwie eher so feministischer Purge. Also ja. Irgendwie niemand wird wegen irgendwas verurteilt, Leute werden angeschuldigt und im Parlament hier und dort jemand und Kunstschaffende und im Grunde ist das nur eine feministische Hexenjagd auf Leute, die man loswerden will. Witch Hunt Thingy. Also ich will nicht behaupten, dass nie irgendwas Unmoralisches in Hollywood passiert ist, aber halt Leute, Gerichte und so sind wichtige Orte, um Sachen zu klären, und in Medien wird halt irgendwie was. Ja, also du nimmst das, was mit dir passiert ist, und gehst halt zum Gericht. So. Ich meine, vor allem, wenn du so ein berühmter Schauspieler bist, wirst du doch genug Geld haben, um mal einen Gerichtsprozess zu finanzieren. Die Empirie-Skepsis jedenfalls, die diese Debatte ausmacht, die eben kein Gespräch ist, ist mir so vertraut von all den anderen deutschen Debatten, die vor allem Hahnenkämpfe sind, mit dem Versuch, den anderen die Augen auszuhacken. Aggressivität, die eigene Unsicherheit und Schwäche überdeckt. Finde ich eine gute Zusammenfassung der Control Left, also der Berliner Femi-Blase oder wem auch immer. Die versuchen, Leuten die Augen auszuhacken. Wir versuchen irgendwie Fakten hinzustellen und zu sagen, guck mal, schau dir das mal an. Wie wäre es, wenn du das in deinen Gedankenmodell mit einbeziehst? Und die rufen Nazi, Nazi, Nazi, Frauenhasser, Nazi. Also mit denen will doch dann im Endeffekt keiner auf dem Spielplatz irgendwie spielen, okay? So, wenn die einfach, ja, so asozial sind. Ich glaube, das sind halt Menschen, die muss man einfach wirklich mal lieb in den Arm nehmen. Einfach mal nehmen und sagen, komm, es wird alles wieder gut. Und die einfach mal so drücken ein paar Minuten. Ich glaube, dann wird es denen auch viel, viel besser gehen. Warum, frage ich mich mal wieder, Kreaturen. Ist dieses Land eigentlich so zäh, so verbissen, so voller Angst? Ja, weil ihr die Leute in Gut und Böse einteilt. Und deswegen sind die so zäh auf ihrer Seite und so verbissen, wenn es darum geht, dass ihr immer weiter die Torpfosten verschieben wollt. Und so voller Angst vor eurem komischen, merkwürdigen, puritanischen Totalitarismus. Ich weiß auch gar nicht, wo jetzt der Holocaust herkommt hier. Keine Ahnung. Holocaust. Das ist doch also irgendwie Godwin's Law, ne? Ja, so irgendwie. Wenn man über was redet, kommt man auf Hitler und Nazis und Holocaust und. Also, das habe ich auch gemacht. Warum also stockt dieses Gespräch in Deutschland? Also, ja, vielleicht genau wegen sowas. Wegen dem Holocaust, oder? Keine Ahnung, so. Ich kann dem nicht ganz folgen. So. Wo kommt jetzt der Holocaust her? Also, weißt du, du musst halt einfach mal so, wenn man dann hier jetzt mal endlich mal Zeitreisen erfindet, ne, einfach so alle Artikel nehmen, die im 21. Jahrhundert darüber geschrieben wurden und mit dem Holocaust verbunden wurden, und das dann einfach so den Leuten zeigen, die in diesen Konzentrationslagern waren, so, und ihnen erklären, was das ist, so, und dann ihre Reaktion anschauen. Ne? So von wegen, hä? Das wäre, glaube ich, sehr furchtbar und frustrierend. Ja, ne? Weißt du, so, es ist keine Ahnung, ey. Hauptsache weißt du, Holocaust. Weißt du, du sprichst dann davon, dass eine Schauspielerin den Job nur bekommen hat, weil sie mit einem Regisseur geschlafen hat, und gehst dann zu jemandem hin, der in einem Konzentrationslager war, der beinahe verhungert wäre, und dann sagst du, guck mal, hier, das ist im Grunde genau dasselbe. So, das ist so, dann, ja, halt jemand, dem halt die Goldfüllung rausgezerrt wurde aus den Zähnen, die halt unmenschlich behandelt wurden, und dann heißt es hier, ja, ich verstehe schon, wie das so ist. Ich habe auch mal so was nicht so Gutes erfahren. Ja, auch da wieder, als wenn es nicht auch Frauen gäbe, die das ganz bewusst einsetzen. Ja. Die das freiwillig im vollen Bewusstsein sagen, ich setze jetzt meinen Körper hier so ein, um irgendwas zu erreichen. Ja. Dass das dann immer so abgetan wird, als wäre so ein absoluter Akt der Unmöglichkeit. Ich meine, es hat doch einen Grund, dass Uniprofessoren bei den Notenbesprechungen mit Studenten die Tür mittlerweile offen lassen. Ja, und dann wäre es sogar eigentlich eben da wäre dann halt so ein Problem in der Logik der ganzen Sache, da geht die Rechnung nicht mehr auf, weil du ja davon ausgehen musst, dass Leute sich selbst erkennen und dann ihren eigenen Körper halt dazu einsetzen, bestimmte Dinge zu bekommen, die sie gerne hätten, ja, und das dann bedeutet, dass du nicht ausschließen kannst, dass Frauen dasselbe tun, denn wenn du es ausschließt, ist das wirklich halt sexistisch, damit sagst du ja, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts etwas nicht können, ja, so, oder so, ne, verstehst du, wie Ich meine, weißt du, eine Schauspielerin entscheidet sich 10 Jahre später, dass sie einen schlechten Deal hatte, als sie für die Rolle mit jemandem gevögelt hat. Und ich soll mich jetzt deswegen schlecht fühlen. Ja. Ich verstehe es nicht. So, ich komme da nicht mit. So. Ich habe bisher keinen Frauen-Schauspielerrollen ausgeschlagen. Guck mal, du sollst einfach Reparation zahlen für die Fehler Einzelner. So, Alter. Aber auch in dem, weißt du, MeToo und Holocaust und wie heißt der Typ? Georg Diaz. Ja, Alter, du bist die geistige Leuchte, Alter. Ich glaube, der heißt Dietz. Nein, Diaz. Was schreibt er denn? Das Jorge Diaz. Und zeigt eigentlich der Spiegel nicht noch mehr Artikel von ihm? Ist das der erste Artikel, den er geschrieben hat? Nee, ich glaube, der war eine Zeit lang nicht dabei. Wahrscheinlich haben sie die alten Sachen nicht verlinkt oder so. Oh ja. Naja. Das weiß ich. Hier, auf geht's, weiter geht's hier. Quellen, Quellen, Quellen. Ja. Oh nein. Oh nein, wenn ich das schon sehe. Wenn ich das. Warte, was? Das war, glaube ich, vom Chris. Ja, das war von mir. Ja, das heißt, also das ist im Prinzip nicht von mir, es ist von der AfD, aber ich habe... Ja, fast das Gleiche. Ich habe es in unsere Quellen getan, ja. Ja, also... Bevor das jetzt geessen wird, verabschiede ich mich für heute Abend. Okay, bye-bye. Ich habe tatsächlich gerade noch Nachricht gekriegt, ich muss heute Abend noch fancy ausgehen. Ich wünsche euch alles Gute. Hau rein. Ciao. Ja, das ist jedenfalls der Gesetzentwurf zur Aufhebung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes von der AfD, das sie diese Woche eingereicht haben. Und ja, es ist quasi eine Komplettaufhebung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, also nicht so wie andere, dass ja gesagt haben, dass man vielleicht diesen inländischen Zustellungsbevollmächtigten und diese Sachen vielleicht irgendwie behält. Nur das Bußgeld quasi einstellt, damit es halt diese, also das eigentliche Löschen, diesen Anreiz nicht mehr gibt. Aber ja, die AfD meint halt alles weg und ja, auch in der Begründung des Ganzen ist es halt auch so ein, ja, es ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Ja, mag ja sein, aber halte ich halt für wenig zielführend, das so einzureichen, weil unter diesen Umständen und dieser Formulierung wird sich da sicherlich keine andere Partei dran anschließen. Und die AfD ist ja nicht Alleinherrscher in Deutschland, von daher wird das sicherlich im Sande verlaufen und wenn überhaupt vielleicht kontraproduktiv sein, dass es dann heißt, so nach dem Motto, ja, hier, schaut mal hin, nur die AfD meint hier irgendwie, das wäre ein Zensurgesetz oder das hätte irgendwelche negativen Auswirkungen. Ja. Aber wie wird denn das dann weiter verarbeitet? Wird das jetzt noch weiter diskutiert und gibt es dann ein Follow-up dazu, wo es heißt, nee, machen wir nicht oder ja, machen wir? Oder wird es einfach nur still halt weg? Wenn wir das einreichen, dann muss ich damit ja auch beschäftigt werden. Also wahrscheinlich ist das in den Ausschuss gewandert schon oder auch nicht. Dann demnächst irgendwie in den Ausschuss wandern. Na gut, dann werde ich auch mal ein Auge drauf haben. Danke, Chris, dass du das so gepostet hast. Finde ich gut, danke. Jetzt die G. Uff. Ja, kannst weitermachen, Evel. Ah, okay, sorry. Das hatten wir schon. Evel hier. Der Chris macht's besser. Ach, stimmt schon. Frankreichs Premier verbietet Gender-Schreibweisen. Ja, genau. Ja, auch schon so große Titten hat sie. So große Titten. Also. So große Titten. Weil, was meinst du? Ich sag's ja auch wieder ein Clickbait-Titel eigentlich, weil er verbietet die ja nur für öffentliche Institutionen, Ämter und sowas. Aber ja, anders geht es ja auch nicht. Aber es ist ja trotzdem so ein bisschen das Gegenteil von dem, was sie in Deutschland wollen. Weil hier wollen sie ja im Prinzip, dass öffentliche Institutionen das gerade einführen. Und eine von den Begründungen ist auf jeden Fall, dass diese Vorlesegeräte für Sehbehinderte kommen nicht klar mit dem Sternchen und dem Scheiß. So, eine Behinderung schlägt die andere. Ja, aber was ist dann, ey? Was ist wichtiger, Ableismus oder die Freiheit der Frau? Ja, die Freiheit der Frau, die Freiheit der 60 Gender. Oh, Entschuldigung. Ein Schulbuch brachte das fast zum Überlaufen. Mann, was ja, ist das? Ist auf jeden Fall mal nicht schlecht so. Ich weiß nicht so. Also, mir gefällt es auch, wenn aus Frankreich bezüglich der feministischen Einheitsfront widersprüchliche Nachrichten ans Ohr dringen. Also, die ja, das ist schon ein bisschen komisch, nachdem Macron gerade irgendwie seine große Offensive bekannt gibt. Genau. Hat er schon drüber geredet? Nee. Ich glaube, da haben wir noch einen Artikel. Ich glaube auch von der Welt. Nein. Ja, dann schauen wir mal. Ansonsten erwähne ich es nachher nochmal. So muss ein Mann aussehen, um Frauen zu gefallen. Alter, wer den Frauen gefallen will, dem ist eh nicht zu helfen, würde ich sagen. Ja, die haben so eine Webplattform untersucht. Und zwar eine, wo die Leute in der Großstadt, ich glaube, es war New York oder nicht, es war London. London. Wo sie halt ungefragt Bilder von Männern machen und auf dieser Plattform hochladen. Man stellte sich das mal mit vertauschten Geschlechtern vor. Und es geht quasi darum, dass diese Männer besonders attraktiv sind. Und die haben halt geschaut, was diese Männer halt gemein haben. Und das ist halt, die Leute sind sportlich, die tragen irgendwelche Statussymbole, also besonders teure Kleidung oder so, teure Uhren oder sowas. Und ja, also es sind halt auf jeden Fall keine armen hier SJW-Künstlertypen oder so. Sondern halt klassisches Männerbild im Prinzip. Ach, sag also, bloß, dass Gender-Kram jetzt dir nicht unbedingt hilft. Also warte, bedeutet es, dass die Annahme hier von alles muss kaputt werden und das ist alles die Gesellschaft, die uns das vorschreibt, irgendwie nicht wirklich so Wasser hält? Ja. Oha, Chris, das ändert ja alles. Dann muss man doch alle Bücher noch umschreiben. Du bist so ein Genie, Chris. Danke. Oh mein Gott, das wird jetzt bestimmt gemacht, oder? Ja. Von Bankern in smarten Anzügen bis zu muskulösen Sportlern, die Männer, die bei Tube Crush zu finden sind, weisen darauf hin, dass wir kulturell eine Form der Maskulinität feiern, die sich durch Geld und Muskeln ausdrückt, wie die Medienwissenschaftlerin und Hauptautorin der Studie Adrienne Evans erklärt. Wie geil ist das denn? Wir feiern eine Form der Maskulinität? Nee, Frauen beurteilen Männer, objektifizieren nach Gesichtspunkten, wenn man das mit ihrer Sprache ausdrücken will. Aber, sonst könnten wir auch sagen, wir feiern kulturell eine Form der Femininität, die sich durch große Möpse und stramme Hüften oder was weiß ich. Ja, aber guck mal, das ist, wenn du hier das evolutionspsychologisch betrachtest. Geld sind Ressourcen, die du anhäufen konntest, die dir helfen, sozusagen den Baby Essen hinzustellen. Und Muskeln bedeutet, dass der Mann gesund ist und wahrscheinlich fähig ist und gute Gene hat. Und das ist beides auch ein Statussymbol. Und bei einer Frau wäre es halt 90-60-90, weil das halt bei der Geburt hilft, wenn du breite Hüften hast. Und das sind halt merkwürdigerweise die Sachen, die man in der Sexualität auch feiert. Also die halt am besten ankommen. Ja, weil es halt ja, naturell so vorgegeben ist. So. Es ist ja schon fast so, als sei Soziologie eigentlich so ein Überbau, ein draufgebautes Ding, ein ideologisch motiviertes Ding, um die Welt zu verdrehen, anstatt sie zu beschreiben. Ja, sowohl als auch. Ne? Also, das ist so seltsam. Wobei, diese Studie hier ist ja auch eine soziologische Studie. Ja klar, ja, aber ich meine so das, ja, hast recht, ja, ich meine mit Postmodernismus so. Ja, wobei ich da Soziologie auch ein bisschen in Schutz nehmen muss, auch wenn ich selber oft über sie schimpfe, aber zum Beispiel Erik Hoffer, Das war auch ein toller Mensch. Der hat ein tolles Buch geschrieben, was soziologisch war. Ich mag ihn. Das Buch heißt das tolle Buch? Der True Believer. Thoughts of the Nature of Mass Movements, wo man nachvollziehen kann, was dir hilft, sozusagen im Faschismus oder im Kommunismus Anklang zu finden und was für einen Menschenschlag das ist. Und weißt du, so das Beschreiben von Gesellschaften ist ja schon eine gute Sache, okay? Aber wenn man das dann so ideologisch verblendet macht, ja, das ist dann etwas, was halt derzeit sehr prominent ist und weiter gefördert wird von allen Seiten. Und das ist halt, ach, ja, naja. Naja. Jeder zweite unbegleitete junge Flüchtling ist volljährig. Was? Hä? Okay. Ja, eigentlich genau das, was es bedeutet, ist diese Woche halt rausgekommen, dass jede Menge von den Leuten, von denen erzählt wurde, ja, das sind alles unbegleitete Minderjährige, halt eben nicht minderjährig sind. Ah. Niemandens Überraschung. Also das, aber ich finde es schön, dass das jetzt zumindest mal in der Mainstream-Presse dann auch mal steht, das, was sich die meisten Leute eh schon selber zusammengeräumt haben. Finde ich gut, dass das dann auch so 2 Jahre später seinen Weg in die Presse findet. So. Total schön. Voll toll. Aber immerhin so. Okay. Was ist das? Wer hat das eingeliefert? Ja, zoom mal ein bisschen raus. So, du bist zu sehr reingezoomt. Zoom mal ein bisschen raus. Die schlimmsten Zitate der letzten Monate. Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Gauland über Nationalspieler Jerome Boateng. Das kapiere ich nicht. Also da haben sie ja mal wenigstens das ganze Zitat irgendwie gezeigt, aber dass sie das dann so zeigen und immer noch meinen irgendwie, dass das so schlimm ist. Ja, normalerweise wird ja immer behauptet, er hätte gesagt, dass er keinen Boateng neben sich wohnen haben will. Und hier steht ja, dass er das nicht bei sich selber gesagt hat. Sondern über die Leute. Und über einen Boateng, nicht über den Boateng auch eigentlich. Ja, ja. Wir müssen die Grenzen dicht machen und dann die grausamen Bilder aushalten. Wir können uns nicht von Kinderaugen erpressen lassen. Hä, Moment, da ist einfach der Satz, ich sehe das ganz genauso, wo Alexander Gauland Pretzel zustimmt. Das ist einfach eine Zustimmung. Das ist in sich selbst doch kein so ein total fürchterliches Ding. Das ist einfach nur eine Zustimmung. Wo ist der Kontext dazu? Was hat Pretzel gesagt gehabt, zu dem zugestimmt wurde? Mann! Das ist so wie damals, als es irgendwie hieß, wir und die anderen irgendwie ist Nazi-Sprech von der Amadeo-Antonio-Stiftung und die dann in irgendwelchen anderen Broschüren auch irgendwas von wegen wir und die anderen geschrieben haben. Ja, keine Ahnung, Quotennäger. Ja, okay, ja. Ich sehe das genauso. Stimmt Pretzel zu. Keine Ahnung, so. Schießbefehl an der Grenze. Ich will, dass Deutschland nicht nur eine 1000-jährige Vergangenheit hat, ich will, dass Deutschland auch eine 1000-jährige Zukunft hat. Ja, okay. Müssen wir uns jetzt darüber aufregen und das auseinandernehmen? Er hat 1000 Jahre gesagt. Der Höckel hätte sich mal kurz fassen können. Da hätten 14 Worte völlig ausgereicht, finde ich. Genau. Das hätte er mal eben in 88 Sekunden sagen können, 14 Worte. Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbeutungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Er redet davon, dass die Geburtenraten hier niedrig sind und in Afrika hoch. Das kann man auch anders formulieren, aber generell ist es ja nichts, was nicht existiert in der Realität. So, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was das jetzt bringt. Es steht da irgendwas Interessanteres, oder? Halt irgendwelche, ja, okay. Ich glaube, das war vom Mond. Ich bin mir aber nicht sicher. Migrantenverbände kritisieren, dass sie bei Debatten so selten mitreden dürfen. Ja, aber also in dem Zusammenhang ging es nicht um Debatten allgemein, sondern die Tante hier von, lasst uns raten, den neuen deutschen Organisationen. Auch bei den nun gescheiterten Sondierungen für Jamaika hätten vor allem weiße Männer über 50 darüber diskutiert, wie Deutschland regiert werden solle. Wir wollen nicht nur Teil der Planung anderer sein. Und ich verstehe nicht, wo Ferda Ataman das Problem mit dem Verständnis für Demokratie hat, weil bei uns ist das so. Ich finde, dass Inder unter 20 generell durchaus auch ins Parlament bei uns dürfen, also in den Bundestag, aber ich so generell ist es jetzt, weiß ich nicht, weiße Männer über 50, ja, Politiker sind halt in der Regel nicht 13 Jahre alt. Ich verstehe halt auch nicht, warum irgendwie bei Sondierungsgesprächen über eine mögliche Koalition schon Lobbyisten reingedrückt werden sollen. Warum? Dafür hat man die Möglichkeit, sich in der Partei zu engagieren, eine Partei zu gründen oder sonst irgendwas. Wenn man gewählt wird und irgendwie gefragt wird, dann kann man auch an Sondierungsgesprächen teilnehmen. Aber Sondierungsgesprächteilnahme, weil ich deutsch-türkisch oder was auch immer bin, ist doch Quatsch. Wir wollen nicht nur Teil der Planung anderer sein, dann bringt euch ein. Aber ihr könnt auch nicht sagen, okay, ihr könnt den ganzen Polit-Scheiß machen, nur wenn es darum geht, irgendwie Fragen, die uns betreffen, würden wir das gerne ausbaldoren. Ist doch Quatsch. Ja, ne? Demokratie, Frau Ataman. Mal nachlesen, Grundgesetz, Wahl und Wahlrecht und so Sachen. Ja. Ach, der Mist. War auch eine Shitshow. Ist das eigentlich jetzt schon das Ende für diese Holocaust-Mahnmal-Künstler-Ding? Ist es jetzt schon vorbei? So, oder? Keine Ahnung. Also hatte ich das verstanden, aber haben die ja irgendwie ein Gelände gemietet oder gekauft oder was? Und darauf haben sie das ja irgendwie gebaut. Mhm. Aber die größte Schweinerei ist ja eigentlich, dass sie den Typen auch da irgendwie ausspioniert haben über Monate hinweg. Behaupten Sie, wir kennen ja inzwischen das ZPS, erinnert ihr euch noch an Rent a Vote oder wie das hieß, wo man seine Stimme für die Bundestagswahl einem Migranten geben sollte. Also, was kann ist halt das PEN-Kollektiv? Und so Scheiß. Naja, eh alles dasselbe. Die sehen alle gleich aus, diese Künstler. Aber ich finde das halt also fragwürdig, ob man das glauben kann mit der angeblich, dass sie sich schon seit 10 Monaten irgendwie da, dass sie seit 10 Monaten den Höcke mit 6 Kameras überwachen und seinen Müll durchwühlen und seinen Tagesablauf protokollieren. Sollte das wirklich so sein, ist das eigentlich ein Fall für die Polizei und fertig. Hinzu kommst du hoch, dass die Polizei, das ZPS und ihr Projekt nicht ausreichend schützen. Ja, das ist geil. Ja, und darüber sagt er doch noch, sie hätten hunderte Mordmails bekommen. Wie darf ich mir so eine Mordmail vor? Ist das so, ich mach die auf und dann steht da, peng, du bist tot, oder was? Aus dem Monitor raus, kriecht an dir hoch und zerfrisst dir dann das Gehirn oder so. Nee, das war, glaube ich, BuzzFeed. Ach so. Ja. Okay. Ja, stimmt. Habe ich falsche Erinnerung. Hm. Also das... Anrufer, die offensichtlich über Insider-Informationen über die Künstler verfügte. Ich würde behaupten, dass es einer von euren Aktivisten-Kumpels ist, der sich da ganz großes Opfer mit euch allen zusammen inszenieren möchte. Das wäre meine Vermutung. Dafür habe ich keinerlei Belege, aber... Ja, weiß ich nicht. Jetzt hier so zu tun, als ob ihr Schleicher in euren Gruppen habt, die also hier Schläfer und U-Boote ist jetzt da. Meine Fresse, Alter. Ja, für mich steht ZPS für zirkuspolitischer Schwachsinn. Das ist nämlich das, was die da veranstalten. Und also hier der Pip hat bei wie heißt das Ding, Philosophia Perennis hat er so einen Erfahrungsbericht geschrieben, den er mit dem Herrn Rauch da von der Veranstaltung hatte. Also er hat wohl irgendwie mal in der Künstlerszene von Berlin irgendwie mit ihm Kontakt gehabt. Und das kann man da nachlesen. Das ist wohl ein ganz komischer Charakter. Außerdem hat er auch irgendwie so ein Buch geschrieben, so eine Art Manifest, was so total, total irgendwie komisch rüberkommt. So ganz merkwürdig. Oh, diese dauernden Manifeste, Alter, gehen mir auf den Senkel. Entweder schreibe ich bald auch noch eins oder ich hole mir eine Browser-Erweiterung, die das Wort Manifest ausblendet. Ohne Spaß. Und jetzt verzichten Sie darauf, Höcke zum Kniefall als zur Vergebung für seinen Spruch aufzufordern, weil Sie nämlich schon eine Anzeige wegen Nötigung gefangen haben dafür. Aber der Typ vom ZPS hat in einem anderen Spiegelartikel auch gesagt, naja, gegen Nazis wenden wir Nazi-Methoden an. Also, ja, total. Der Nazi ist entscheidend, wer. Was soll man dazu auch noch sagen? So, also ich weiß so, das hilft doch auch einem Höcke, sich als unterdrückten Patrioten zu inszenieren. Ja, natürlich. Das ist Volk will. So, das ist doch wortwörtlich sozusagen so, dass du tust ihm damit aktiv helfen. Also was ich ja wissen will, ist, wenn man diese Logik mal so für wahrnimmt, dass gegen Nazis man Nazis-Methoden anwendet, ne? Ist es aber nicht so, dass Nazis Nazis werden, weil sie bestimmte Methoden anwenden, die sie zu Nazis machen? Heißt es dann nicht, dass wenn du Nazi-Methoden gegen Nazis anwendest, selbst zum Nazi wirst? Was würde passieren, wenn ich das Haus neben Angela Merkel miete und dort im Garten eine Installation mit Weihnachtsmarktshütten und Kraftfahrzeugen mache? Würde man mich dann als Künstler feiern oder würde da die Polizei ankommen, mich einsacken und alle würden auf mich einschlagen, weil ich ein Rassist bin? Wenn du jetzt einfach direkt Angela Merkel ausspionierst und so, ne? Für also wenn überhaupt, dann wäre die richtige Kunstform, neben dem Haus von Angela Merkel ein Tattoo-Studio aufzumachen, wo man Leuten kostenlos die schwarze Null tätowiert. Ja, okay, der war nicht ganz so. Du bist der Abgefeimteste von uns allen. Nein, keine Ahnung, ist ZPS, Alter. Ihr habt's drauf, ihr habt. Ah, schon wieder ZPS. Ja, vor allem sind das ja auch nicht mal Betonstelen, sondern Pappmaché, habe ich gehört. Das sind also echte Weicheier des ZPS. Wenn es da ein bisschen regnet, ist der Spaß eh vorbei. Ja, komm, aber der Typ sieht doch auch aus wie der Beta-Orbiter schlechthin. Oh, du hast ein böses Wort gesagt. Wie mache ich das Bild groß? Ich blick's nicht. Gar nicht. Schade. Der ist hässlich. Ja, weg damit. Ja, und hier haben wir ein Fundstück, das hat die gute Lilly angeschleppt. Wunderschön. Wer hat wohl von der Amadeo-Antonio-Stiftung in der Vergangenheit bereits einen Preis erhalten? Oh, das Zentrum für politische Schönheit. Die eingereichten Arbeiten Kindertransporthilfe des Bundes, erster europäischer Mauerfall und die Toten kommen, zeigen, welche Möglichkeiten gute Aktionskunst hat, in die öffentliche Debatte einzugreifen. Oh. Total klasse. Ironisch, provokativ, verfremdend und dennoch mit Einfühlsamkeit und Ernst ist es dem ZPS gelungen, mit intelligenten Aktionen die Öffentlichkeit für die Stasi zu sensibilisieren und der Gesellschaft gleichzeitig einen Spiegel vorzuhalten, in den sie ungern blicken mag. Ja. Ich meine, wie strunzdumm muss man denn sein, um einem Politiker in Ostdeutschland irgendwie Überwachungsapparat an den Arsch zu kleben, egal welcher Couleur der ist oder was der gesagt hat. Aber wie unglaublich unsensibel kann man sein. Ey. Irgendwie stört mich auch der Name von dem Ding, so Zentrum für politische Schönheit. Wir gratulieren zum Amadeo-Antonio-Preis. Oh. Ein linker Bär sperrt Flüchtlinge aus. Ein linker Bär, nicht Bär. Ach so. Ein Bär. Das ist kein Bär. Doch, Bär. Ausdruck. Kein Bär. Eine sich als dezidiert links ausweisende Bar in Augsburg hat angekündigt, einer Gruppe von Flüchtlingen künftig keinen Zutritt mehr zu gewähren. Wir haben die Schnauze total voll, es macht keinen Spaß mehr bei uns, ich bin sprachlos. Die Jungs sind beratungsresistent, hochaggressiv und für uns nicht mehr tragbar, schrieb die Wirtin des Lokals kreuzweise, Tatjana Dogan, laut der Augsburger Allgemeinen Zeitung in einem mittlerweile gelöschten Facebook-Eintrag. Ja, aber Obergrenzen sind menschenverachtend und deswegen bin ich für eine Flüchtlingsquote für dieses Lokal. Also, weiß ich, keine Ahnung, Alter. Na gut, aber die haben ja jetzt nur... Diese 25 afrikanischen Asylsuchenden jetzt ausgeschlossen, weil sie sich scheiße benommen haben. Das ist ja nicht so, dass keine Flüchtlinge. Nein, weil das Schwarze sind. Das ist die strukturelle Vernichtung, der du völlig kritiklos gegenüberstehst. Ja, genau. Will ich sofort ein. Ruf das ZBS. Wir brauchen eine Aktion. Ja. Vielleicht könnte man da irgendwie zerbrochene Flaschen vor dem Club stapeln und Leuten mit der Faust ins Gesicht schlagen, so wie das der... Ein paar weiße Cis-Boys vorbei und benehmen sich auch daneben. Man sagt, seht ihr, wir können das auch. Das wäre eine Wirklichkeit waren das ja nur lokale Identitäre, die Blackface gemacht haben und sich dann da daneben benommen haben, um hier ein schlechtes Bild von Schwarzen zu verbreiten. Von Putin gesteuert. Ich sag's euch. Hä, was? Wie? Wer? Was habe ich gemacht? Was? Ja, das hier ist ja auch so geil. Also das ist wirklich der Höhepunkt, ganz ehrlich. Der Höhepunkt. Also das in ansprechendes Geschenkpapier verpackte Terrorsperren. Merkel-Lego. Irgendwann werden wir uns nicht wie auf dem Weihnachtsmarkt fühlen, wenn da am Eingang nicht zwei überdimensionale Pakete stehen. So, dass kein LKW zwischen ihnen durchkommt. Und nichts hat mit nichts irgendwas zu tun. Und wie der LKW da durchkommt. Ja, haben wir ja gesehen. Ja, die liegen einfach weg. Warte. Zieh mal das noch vor. verdammt. Scheiß Drecks Autoplay. Hier, Chinesen verspotten Merkel als naiven, weißen Gutmenschen. In China gibt es ein Wort bei Suo, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Was ja, so wenn das einer weiß, dann doch du. Ja, es tut mir leid. Ich hätte meine Frau fragen sollen vorher, ob sie mir das sagen kann. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem Artikel, das Wort. Ja, genau. Wo es auch um SJW ging, dass das sozusagen das SJW für Chinesen ist. Genau, wortwörtlich. Und jetzt sozusagen, weil Merkel es nicht hinbekommt, eine Regierung zu bilden und sie ihre Macht verloren hat, nachdem sie halt Dinge gemacht hat, wird sie jetzt halt mit demselben Wort belegt. Und ich finde es irgendwie ganz lustig. Für naiv gebildete Menschen. Die sich zum Beispiel für Frieden, Gerechtigkeit, Flüchtlinge, Minderheiten und die Umwelt einsetzen. Das Ding ist ja, dass Frieden, Gerechtigkeit, Flüchtlinge, Minderheiten und die Umwelt auch wichtige Themen sind, wo man auch was machen sollte. Zum aber Problem halt nur nicht naiv, weißt du? Ja, das mit dem naiv, das ist halt das Problem, weil oftmals die Leute einfach nur daherkommen und sagen, ich habe jetzt mal hier ein moralisch positives Ziel formuliert und wir machen das jetzt, egal was es kostet, ohne irgendwie logisch nachzudenken, was die Folgen vom Handeln sind, das man da anstrebt. Und das ist halt... Das ist ja nicht gut gemacht, ne? Ja. Also ich will ja auch Leuten helfen, weißt du, aber ich will das gerne nachhaltig machen. Also ich will das nicht einfach so machen, damit ich mich gut fühle am Ende des Tages, sondern dass es nachhaltig so ist, dass ich da Leuten auch helfe. So, das ist so eher das Ziel, nicht, dass ich mich gut fühlen will. Wenn du zum Beispiel einfach nur das Flüchtlingshilfswerk von der UNO vollfinanzieren würdest, dann würdest du vielen Flüchtlingen direkt vor Ort helfen. Wenn du dazu noch dann Kontingente, wenn du sie aufnehmen willst, über das UN-Flüchtlingshilfswerk aufnimmst und nicht einfach nur Leute losmarschieren lässt, dann wäre das auch sehr positiv. Ja. Um das durchzusetzen, könntest du sagen, jeder, der mit einem Boot kommt, geht zurück, ohne weitere Kommentare. Und dann kommt keiner mehr mit dem Boot, sondern alle arbeiten mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk zusammen. Eine Institution, die direkt für solche Sachen geschaffen worden ist. Ja. Wo man einfach nur mal den vollen Betrag einzahlen könnte, damit den Leuten dann auch vor Ort geholfen wird. Ja, und wenn du mal auch lokal bei dir in deiner Gegend mal helfen willst, dann Suppenküche oder irgendwie lokal organisierte Gruppen so finanzieren. Einfach mal ein bisschen Spende so. Im Winter 2014 hat das UN-Flüchtlingshilfswerk keine Gelder mehr gehabt, um die Leute in Syrien vor Ort versorgen zu können. Man hat die Kalorieneinnahme von 1500 oder 1600 Kalorien auf knapp 900 Kalorien pro Tag runtergesetzt. Und daraufhin sind sehr viele Menschen geflüchtet. Hätte man damals ein bisschen Geld dem UN-Flüchtlingshilfswerk gegeben, hätte man es aktiv Politik gestalten können. Plus die Kosten, die wir jetzt hier haben für die Flüchtlinge, wenn man das einfach nur dem UN-Flüchtlingshilfswerk gegeben hätte, hätte man 60 Millionen Menschen helfen können. So haben wir jetzt knapp 1 Million, denen wir geholfen haben. 1 Million und 60 Millionen sind für mich irgendwie so eine Zahl, die, weiß nicht, wichtig wäre. So. Aber nein. Deswegen finde ich das eigentlich ganz lustig. Also bei Su. Bei Su. Also, keine Ahnung. Ich kann Chinesisch nicht aussprechen, tut mir leid. Aber ja, ja. Ach man. Proteste in Köln, Studenten schreien Polizeigewerkschaft Wendt nieder. Da stellen sich da so Leute hin mit so einem Plakat während so einem Gespräch und schreien dann halt alles rum hier. Eieiei. Das muss man aber schon verstehen. Da steht ja, dass der denen als Reizfigur gilt. Da muss man schon auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass die Linken denen halt auch zusammenschreien wollen, finde ich. Das ist Zusammenschreien aus Liebe heraus, ne? Das ist ja kein Hass, oder? Weil Hass ist keine Meinung, oder? Ja, wenn du überhaupt deine ganze Weltverbesserungskacke ernst nehmen würdest, dann würdest du doch gerade da, wenn der gute Herr zu dir spricht, die Chance nutzen, ihn A, eine kritische Frage zu stellen und B, die Position deines sogenannten politischen Gegners besser zu verstehen, um in der Debatte eher noch mehr Leute auf deine Seite zu ziehen. Oder aber du benimmst dich einfach nur daneben und schreist rum und bist wie ein kleines Kind, was, keine Ahnung. Ja, guck mal, wenn es den Leuten darum gehen würde, eine ehrliche Diskussion zu haben, würden sie sich nicht wie Moralapostel aufführen, okay? Also das ist erstmal der erste Punkt, ja. Wenn die was zu sagen haben, können sie ja gern was sagen, ist ja schon okay, ne? So, aber doch nicht in so einer Form, so, das bringt ja niemandem was. Hier, ich habe einen linken Roboter gebaut. Hetze, Hetze, Hetze, Hetze, Hetze. Wieso? Hetze, Hetze, Hetze. Ja, ja. Ach, das ist echt einfach so fruchtlos, ey. Regierungsbildung. Billig ist die, das benötigt zu haben. Also, wen bekommen wir denn jetzt endlich, Mann? Wer wird denn regieren jetzt? Also, wenn wir die SPD mit der CDU zusammenbekommen, dann kriegen wir auf jeden Fall keine Begrenzung des Familiennachzugs und neue Mitbürger als Gold geschenkt. Sag mal, kann die AfD da irgendwo mitmischen oder bin ich jetzt Nazi? Du bist Nazi. Schon immer halt, schon immer gewesen. Russenjude ist halt enorm. Ja, man könnte sagen, es gibt eine konservative Mehrheit, wenn die CDU noch als konservativ zu bezeichnen wäre mit der AfD, aber die ist natürlich pfui pfui. Mann, das ist irgendwie so seltsam. Ich gucke mir das so an und denke mir so, ja okay, aber so, wir haben doch schon diesen Kurs jetzt mal verwendet, der da vorgeschlagen wurde. Der hat nicht ganz so funktioniert, da gibt es jetzt Fehler, lass uns die doch mal beheben. Aber dann heißt es so, nee, lass uns die Fehler mal nicht beheben. Oder wie? Ich verstehe das nicht, Mann. Das professionelles Nichtstun. Bezahltes Nichtstun, ne? Aus Sklavenhandel in Libyen, Frankreich drängt auf UN-Sanktionen. Ja, in Libyen gibt es mittlerweile Sklavenhandel, also so, weil ja dort keine Regierung so am existieren ist und man Milizen bezahlt, die Grenzsicherung zu übernehmen, was ja früher mal der Gaddafi ausgeführt hat, und es gibt halt Sklavenauktionen. Und was mich interessiert, ist dieser Telepolis Bio-Revolutionscafé da ein bisschen oben rechts, da Werbung halt. Keine Werbung. Nein, doch Werbung. Nein. Nee. Hier, die Empörung über den Sklavenhandel in Libyen hat allerdings ein paar Fallgruben, wie die Pressekonferenz demonstriert, die Macron mit dem Präsidenten der Afrikanischen Union, Alpha Conde, abhielt. Wie die National, eine Publikation aus Abu Dhabi, berichtet, machte Korn auf die europäische Mitverantwortung aufmerksam. Was in Libyen passierte, ist schockierend, skandalös, aber wir müssen uns die Verantwortlichkeiten einwandfrei feststellen. In Libyen gibt es keine Regierung, so kann sich die Europäische Union nicht ein Entwicklungsland aussuchen und es bitten, die Flüchtlinge festzuhalten, wenn es nicht die Mittel dazu hat. Die Flüchtlinge sind in einem fürchterlichen Zustand. Also lagen unsere europäischen Freunde nicht richtig, als sie Libyen darum baten, die Migranten zu behalten. Die Europäische Union ist verantwortlich. Ja, generell ist immer die EU verantwortlich und auch das, was die EU macht, ist auch immer die Schuld der Deutschen. Und generell ist alles, was in Afrika passiert, auch nur eine Folge von europäischem Handeln. Nichts ist irgendwie mal nicht die Schuld vom Westen, von den USA oder der EU. Gut, man kann jetzt auch sagen, dass man ja den Gaddafi nicht hätte rausbomben sollen. Davon war ich jetzt auch kein Fan. Aber ja, es ist immer die EU. Es ist immer der Westen. Kein anderer Staat könnte was tun oder handeln oder machen. Ja, es ist immer nur wir. Vor allem, weil die vorher halt überhaupt keine Sklavenhaltung hatten und jetzt auf mal haben die keine Eigenverantwortung dafür, dass das nicht mehr passiert. Ja, ich meine, natürlich ist es nicht gut, was da passiert, aber warum ist das wieder unser Tee sozusagen? Why it's our cup of tea? Böser also, Meistermann. Über 50. Ich wäre immer noch dafür, dass wir das Militär aufstocken und Libyen besetzen und das dann zu einer Kolonie machen. Wenn die keine Regierung bilden können, dann, keine Ahnung, so, das mag vielleicht hart klingen. Also Kolonie ist vielleicht ein hartes Wort, das ist auch nicht das richtige Wort, aber ja, für sowas bräuchte man Militär, weil die kriegen sich gebacken und ja. Vielleicht kann Martin Schulz dahin gehen und mit denen eine große Koalition machen. Ja. Ja, hier Zombie-Effekt gefährdet den Aufschwung Europas. Die Niedrigzinspolitik führt dazu, dass man Firmen, die eigentlich bankrott gehen sollten, weiterhin Geld geben kann als Bank, damit man die Kredite nicht abschreibt. Und in Japan hatte das in den 90er Jahren dazu geführt, dass die gesamte Wirtschaft darunter gelitten hat. Also es ist ein Problem, was immer schlimmer und schlimmer wird und normal hatte man sozusagen die Zombierisierung der Wirtschaft als Beispiel immer nur in Japan. Und mittlerweile haben wir halt hier auch so etwa einen Anteil an 10% der Unternehmen, speziell in der südlichen Europa, die halt eigentlich restrukturiert werden müssten, aber halt künstlich am Leben erhalten werden. Und das Problem ist, dass gesunde Unternehmen keine ordentlichen Kredite bekommen und Firmen, die eigentlich pleite gehen sollten, einer gesunden Firma den Markt streitig machen, obwohl sie eigentlich nur noch am Leben erhalten werden, obwohl sie unwirtschaftlich sind. Und das ist großes Pfui-Pfui und Ungut, Doppelplus für die europäische Wirtschaft. Da, Firmenkredite. Da habt ihr es. Richard Spencer ist in 26 europäischen Nationen Persona non grata. Das war's dann eigentlich auch schon. Die meinten, dass er pfui pfui ist. Wegen Alt-Right und Tralala und hin und her. Haben die diese neue Erfindung, wie heißt du nochmal? Internet, kennen die nicht? Wir können alle lesen und hören, was der sagen will, wenn der sich einen Account macht. Also machen sogar andere. Also warum sollte man den aus einem Land verbannen? Verstehe ich nicht. Ja, ich habe danach auch auf Twitter eine Umfrage gestartet, wo ich gefragt habe, gut, also richtig und wichtig oder Reisefreiheit, Fragezeichen. Und 90% meinten Reisefreiheit, 10% meinten richtig und wichtig. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Also ich, keine Ahnung. Ich mag den Spencer nicht. So. Also ich weiß aber auch nicht, wie viele Leute auf der Non-Grata-Liste stehen und ob. Also ich sag mal, wenn er jetzt irgendwie, irgendwie ein ein Botschafter oder sowas wäre, ne? Oder Botschafter ist nicht unbedingt, aber irgendwie wichtig in der Regierung der USA wäre oder so, dann könnte ich mir das als eine ja politische Druckmaßnahme vorstellen, aber so. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, also, was ich davon halten soll. Die Plattform Internet wollen sie ihm ja auch wegnehmen. Ja. Die wollen sie ja im Prinzip wegnehmen. Ja, die Leo sagt im Chat gerade, dass wir muslimische Hassprediger dürfen ein- und ausreisen. Die dürfen auch zum IS gehen und dann wiederkommen und solche Sachen. Aber ja. Richard Spencer mal besser nicht. Ja, weil Faschismus. Und Islamofaschismus gibt es nicht. Das ist nur Islamophobie. Die Türkei verbietet alle LGBT-Events in der Hauptstadt wegen öffentlicher Sicherheit. Ja, das ist für die Leute, die immer sagen, die Türkei, ne, das ist ja gar nicht so, da gibt es sogar Schwulenparaden, ja, die werden geplant, aber sie werden halt regelmäßig wie jetzt auch wieder zusammengeschlagen. Verboten. Nee, verboten. Wegen öffentlicher Sicherheit halt. Man könne halt die Sicherheit der Protestierenden nicht gewähren. Das ist auch ein Armutszeugnis, wenn du das sagst. Also, wobei ich noch immer denke, dass es ein vorgeschobener Grund ist, aber auch nur als vorgeschobener Grund, dass es ein Armutszeugnis ist. Also, und früher in diesem Monat hat Herr Erdogan irgendwie eine Oppositionspartei zusammengeschissen, weil die in einem kleinen Gremium eine Quote für LGBT eingeführt haben. Ach so, meine Güte. Für ein Nachbarschaftskomitee. Ja, gut, ich bin jetzt auch kein Fan von Quoten, keine Ahnung. Aber der türkische Führer, ein frommer Muslim, sagte, die prosäkulären Oppositionsparteien werden bald die Lektionen lernen, die sie verdienen. Okay. Okay, Erdo. Aber sag nicht, dass du sie jagst, sonst wärst du ein Nazi. Moskau ändert seine Strategie in Jemen. Bisher war die Strategie doch, lass die Araber da alles kaputt bomben, oder? Ja, und jetzt wollen sie dann sozusagen sich an den Verhandlungstisch setzen, um die USA international zu blamieren, wenn sie das schaffen würden, eine politische Einigung im Konflikt beizuführen. Und erhoffen tun sie sich einen Hafen und anbieten tun sie Anti-Terror-Training und ja, mal gucken, was bei rumkommt. Interessant ist ja bei Russland auch, dass sie ja jetzt so noch 5 Jahre haben. Und dann ist ihr Militär mehrheitlich muslimisch und nicht mehr mehrheitlich orthodox. Juhu! Richtung. Ist auch immer sowas, muss ich irgendwie in so Kreisen jetzt viel RT Deutsch konsumieren, immer ganz lustig finden, wenn es heißt, ja, Russland, Putin, der verteidigt ja noch westliche Werte und so. Und dabei stehen in Russland alle Zeichen auf Bürgerkrieg. Also, weil halt das Land am Auseinanderbrechen ist. Also halt der demografische Wandel dort schon extrem fortgeschritten ist und es halt alles irgendwie ungut ist. Also, man hat ein Gen gefunden, was hilft, weniger schnell zu altern. Der Alterungsprozess ist natürlich vielfältig. Sozusagen, er hat vielfältige Gründe, aber eine Facette von diesen Gründen ist ein bestimmtes Gen und dieses Gen hat eine Prävalenz in der amischen Bevölkerung und das hat man entdeckt und irgendwann können wir länger leben wegen solchen Entdeckungen. Interessant auch, dass das immer so, so einzelne Flecken betrifft. Ne? Das ist wie in Japan mit was ist das für eine Insel hier? Fukushima, Blödsinn. Wie heißt die im Süden? Mit dem UDS-Stützpunkt drauf. Ah, jetzt fällt es mir nicht ein. Naja, auf jeden Fall da. Ja, genau. Da werden die Leute ja auch verdächtig alt und in großer Menge verdächtig alt. Das scheint wirklich irgendwie, das wäre ja auch schon fast wieder evolutionsbiologisch dann auch anzuzweifeln, ob Vermischung so eine gute Idee war, von Anfang an. Also jetzt, ich will jetzt hier nicht irgendeinem Rassenmodell die Stange halten, sondern ich sage so wirklich eher vom Stamm oder Dorf oder Stadt oder wie auch immer her. Also dass da vielleicht wir Sachen verspielt haben, die jetzt nicht mehr da sind. Oder ja, noch ich finde es halt interessant, weil es halt so eine sehr abgeschottete Gruppe einfach ist. Und also ja, also ich finde es auch soziologisch interessant, wie sich sozusagen das Gen in einer religiösen Minderheit hält, was halt relativ lokal begrenzt ist. Also ich fand es total interessant und spannend. Nee, das ist wie mit hier auf Pitcairn, wo die Bounty gelegen hat, wo du heute noch die Nachfahren von den einzelnen Bootsleuten per DNA bestimmen kannst. Ja, unser IQ sinkt seit 20 Jahren. They're putting chemicals in our water! The globalists! The NVO! Nein, wenn man Intelligenztests macht, dann sieht man halt irgendwie, es geht nach unten und man denkt halt, dass Chlorverbindungen und brandhemmende Substanzen und Pestizide dafür verantwortlich sind. Und ganz bestimmt nicht. Das sind die Östrogene, die mit der Pille ins Wasser kommen. Die sind dran schuld, dass wir immer werden. Chemtrails sind. Nein, sind wieder alle. Die Frauen sind alle toll. Heute sind sie ja auch wieder drüber geflogen. Ist die Hölle. Ja, aber hier, das war alles so mit Wissenschaft und so. Nicht nur so Spekulation, sondern so ein Moment, wo man sich denkt, Alex Jones, ich glaube zwar nicht, dass du daran gedacht hast, aber so ein bisschen so in die Richtung hat er ja immer Rhetorik. So. Und ja, interessant. Und hier, für Schwangere empfiehlt die Endokrinologin Barbara Demeneix die Einnahme von Jod, was ja generell behindertenfeindlich ist. Also wenn du versuchst, die Gesundheit deines Babys zu steigern. Also, ja, aber ich fand es ganz interessant. So irgendwie so. Ja, aber ich weiß nicht, also wir nehmen ja auch immer mehr von den jungen Leuten, die gebildet werden, weg und immer weniger, es ist so, wir machen das schon auch selbst, also wenn wir Kinder mit 2 Jahren schon vor ein Tablet setzen oder so. Also ich würde auch sagen, dass Zuwanderung aus Staaten, die seit Jahren Bürgerkrieg haben, generell auch Menschen bringt, die zurzeit nicht so viel gelernt haben in letzter Zeit. Also wenn du dir sozusagen die IQ-Einwanderung anguckst, dann muss es auch nicht immer net positive sein. Also wenn du jetzt irgendwie aus Somalia kommst und noch nie in der Schule warst oder halt nur 2 Jahre und danach irgendwie vertrieben worden bist und irgendwann dann hierher kommst, dann tust du ja IQ auch nicht unbedingt steigern in der Gesellschaft, in der du ankommst. Also aber du hast auch generell in der allgemeinen Bevölkerung einen Abstieg, ein Absinken des IQs. Kann ich mir sogar ziemlich gut, also ernsthaft kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel Informationen jetzt übers Internet schnell verfügbar sind und immer verfügbar sind und dass Leute sich deshalb auch nichts merken müssen. Von daher, ja. Ja, und wenn du dir auch die Schreibregeln nicht merken musst, die ersten paar Jahre, und beim Rechnen halt auch mit einer Toleranz gearbeitet wird, ja, das war schon sehr gut, aber das Ergebnis ist doch falsch und so, dann trainiere ich auch die Muskeln nicht sozusagen, die ich dafür brauche. Ja? Also, ich habe jetzt heute auch einen Artikel gelesen darüber, dass halt unser Bildungssystem so schlimm ist, und dass man doch alle Fakten kann man ja aus dem Internet holen und man müsste den Kindern viel mehr beibringen, diese Fakten zu sichten, zu interpretieren und bla. So funktioniert das nicht. Also du brauchst einen Kasten mit Grundinformationen, sonst kannst du so medienkompetent sein, wie du willst. Ja? Also man sollte schon wissen, dass die Erde halt nicht flach ist. Und wenn du nämlich dann bei Google eingibst, flache Erde, dann könntest du von den Treffern einen falschen Eindruck bekommen. Ja. Könnte. Du musst Berg hin. Was war mit Berg? Nee, weil du doch gerade von der flachen Erde gesprochen hast. Ach so, stimmt, der will das ja, wie das da auf der Rakete gut zu lesen ist. Research, Flat Earth. Mit Nanoloop. Also ich finde es total interessant, weil der Typ hat irgendwie nur sehr wenig Geld eingenommen, als er gesammelt hat, um eine Rakete zu bauen. Und nachdem er verkündet hat, dass er jetzt der Flat Earth-Theorie anhängt, dass er wesentlich mehr Geld eingenommen hat, um eine Rakete zu bauen. Und er will auf jeden Fall eine Rakete bauen und gucken, ob die Erde jetzt rund ist oder flach. Und ich Alter, Nanoloop ist wirklich eine Schmiermittelfirma, die ihn da sponsert. Hammer. Ja, bessere Werbung kannst du gar nicht machen, oder? Da, dass ein Wahnsinniger sich eine Rakete baut, sich irgendwo auf dem Acker mit dem Kopf irgendwie in den Boden bohrt oder was. Und genau. Das alles, weil er glaubt, dass die Erde flach ist. Und ich meine, wir haben ja jetzt schon lange Zeit gesagt, dass wir uns ja nur für 1 Million Euro aufwärts verkaufen würden. Und 8.000 Dollar ist jetzt auch keine Million, aber... Auch für die Million würde ich mich aber nicht in deine selbstgebaute Rakete setzen, Edel, und mich... Ja, aber wenn wir jetzt die flache Erde-Theorie regelmäßig erzählen würden, dann könnten wir vielleicht 8.000 Dollar einnehmen. Also ich würde mich auf Abels Rakete setzen. Mit der Fleischrakete im Laden Wunderland. Ja, gesponsert von Dukex. So. Einmal die Fleischpeitsche zu dem knallen lassen. Da wird die Flachleg-Theorie belegt. Ja. Das war jetzt sexuell übergriffig. Björk träumt von einer Insel ohne männliche Unterdrückung. Warum hat die einen Strap-on an? Die hat einen scheiß Strap-on an! Ja. Björk, bitte! Ich weiß nicht, ob das ihr Mittel zur männlichen Unterdrückung ist oder ob sie damit auf der Insel, die sie erträumt in ihrem neuen Album, ihre anderen Mitfrauinnen zufriedenstellen möchte. Aber auf jeden Fall ist Sexual Appropriation, was sie da macht. Nichts anderes. Sexual Appropriation. Und auf jeden Fall hat sie ein neues Album, das heißt Utopia, und es geht darum, dass es eine Gesellschaft ist, die auf einer Insel wohnt, wo nur Frauen sind, ohne männliche Unterdrückung. Und ich finde es total toll. Für mich klingt das eine Dystopie. Die soll mal Bear Grylls Episode schauen, wo da so Frauen auf einer Insel sind, da überleben müssen. Also die letzte Björk, die ich relevant fand, war diese silberne. Das war irgendwann Anfang der 90er oder so, oder? Und nee, Mitte der 90er. Ich meine mal wirklich, mit Flöte, Dildo und Maske, Björk verwandelt sich für ihr neues Album mal wieder in etwas Seltsames. Genau, was Seltsames. Ja. Ja, ich übersetze das mal mit, ich bin nicht mehr relevant, hier hört mir zu. Ja, ich habe mir ein Dildo umgeschnallt, weil andere Leute das gemacht haben und das sorgt für Aufsehen. Yay. Ist der Rest eigentlich so eine Art Furry-Outfit? Sehe ich da ein Bekenntnis zur Furry-Bewegung? Keine Ahnung, Mann. Ja. Björk, Alter. Die hat damals, als sie jung war, mit den Sugar Cubes so geile, so abgefahrene Musik gemacht. Und dann ist es von Album zu Album schräger geworden und halt eigentlich auch zu unzugänglicher. Ich finde, die Frau hat schon, zumindest in ihrer Jugend und im frühen Erwachsenenalter, hat sie Talent bewiesen. Aber was sie heutzutage macht, damit habe ich überhaupt keinen Vertrag. Ja, aber Hauptsache politisch, ne? Kann ja ruhig Scheißkunst sein, aber. Hauptsache, ja, aber das ist gut gemeint. Ist ja schon länger so. Gemacht. Hier. 70.000 Dollar Gehalt plus Boni. Liga für Legenden, versteht ihr? League of Legends? die liegenden Leggings. Auf jeden Fall tut sich halt bei League of Legends in der E-Sport-Liga sozusagen was, dass du eine weitere Professionalisierung hast und dass du halt gut dich in die Liga einkaufen musst als Team, dazu auch erstmal 13 Millionen Euro brauchst, aber dass halt alle Leute, die in der Liga dann drin sind, halt 75.000 Gehalt bekommen, ohne dass sie jetzt auf Preisgelder angewiesen sind oder halt auf direkt Sponsoring. Also das Sponsoring brauchen sie trotzdem auf jeden Fall. Es ist ein Weg, wie halt E-Sport halt langsam richtig professionell wird. Also das ist ja einfach Grundeinkommen so für die dann. Ja, genau. Und ich fand es halt interessant, weil du halt, ja, also arg viel mehr kannst du darüber auch nicht erzählen, aber es ist halt eine Professionalisierung im E-Sport, weil halt du dann einfach, wenn du in einem gewissen Skill-Level LOL spielst, dann halt 75.000 Dollar dafür bekommst. Und das ist halt schon geil. Also mich freut es für Leute, die professionell zocken. Also Niederländische Bestseller-Geschichte ist der Logen. Und auf jeden Fall hat die gute Frau hier was über, was auch immer dieses Wort bedeutet, wie man es ausspricht. Kriegseltern. Kriegseltern, genau. Orlogothos. Genau. Und auf jeden Fall waren ihre Eltern aber keine Kriegshelden, sondern haben irgendwie mitgemacht bei der SS und sie hat ein Buch geschrieben, wo das anders rüberkam. Ja, so, und irgendwie ist es in den USA gab es auch ein Buch, wo das ähnlich war, also, aber ja, es ist halt, irgendeine Niederländerin hat halt, wo haben sie es geschrieben? Eine therapeutische Wahrheit geschrieben, sozusagen das ja. Das war auch der Grund, warum ich es halt auch genommen habe, weil ich einfach diese Formulierung von therapeutische Wahrheit ganz interessant fand. Weil ich meine, klar, weißt du, du hast dann sozusagen in der Familie so Leute, die jetzt Blut an den Fingern kleben haben und du tust sie dann irgendwie uminterpretieren und dann sind sie plötzlich nicht mehr böse und ja. Ich sag mal, therapeutische Wahrheit, Alter, was da los? Das ist so ein Begriff, den würde Orwell sich nicht mal überlegen können. Ja, man nennt das in der Fachsprache Verdrängung. Ja, das ist etwas, was halt zeigt, dass da was Schlimmes ist und dass es aber, da nicht so gut zugeht. Gerade aber machen das nicht eigentlich alle unsere von uns kritisierten Leute, dass sie praktisch in ihrer therapeutischen Wahrheit leben? Ich meine, jede Selbsteinflößung ist eine therapeutische Wahrheit, okay? Aber da wird nichts therapiert, das ist einfach nur Ignoranz der Realität. Was soll der Scheiß? Ja, therapeutisch eher im Sinne, dass es dir die Realität für dich erträglicher macht, wenn du dir so eine Geschichte erzählst, nehme ich an. Ja, aber du sollst halt nicht in so einer Lügenwelt leben, ey. Ja, das nennt man Verdrängung. Ja. Ich meine, das Problem dabei ist halt natürlich, wenn du jetzt als Autor ein Buch schreibst und es ein Roman ist, dass du den halt sehr schwer vermarkten kannst. Und wenn du dem Buch den Anschein gibst, dass es halt auf wahren Begebenheiten beruht, dann kannst du damit die Auflage steigern. Und deswegen finde ich das eigentlich schon ziemlich unter aller Sau, wenn du dir einen Vorteil durch halt Faktenverdrehungen machst, so. Ja, zum Beispiel Blair Witch Project ist ein Film, den ihr vielleicht auch noch kennt. So, das ist ein Horrorfilm. Mhm. Und da wurde halt eine Marketingkampagne gefahren, die den Anschein erwecken sollte, dass es sich um echtes Videomaterial hält. Und deswegen war das dann eine Low-Budget-Produktion von 50.000 oder 70.000 Dollar, die plötzlich Millionen im Kino eingespielt hat. Und filmisch keine Wurst vom Teller gezogen hat. Gott, habe ich mich gelangweilt. Und ich finde halt hier, weiß nicht, finde ich halt schon irgendwo geschmacklos, so irgendwie halt, auch wenn es die tolle therapeutische Wahrheit ist, so ich wow. Hey, könnte man da nicht irgendwie den ganzen Weltkrieg, so beide Weltkriege irgendwie damit rationalisieren und entschuldigen und sagen, das war eigentlich auf so einer therapeutischen Wahrheit gebaut. Man hat sich so ganz nicht gut gefühlt und dann hat man das so therapeutisch halt gemacht und dann hat man sich da irgendwie so etwas verschrieben gehabt und das ist doch gut, weil es hat doch den Leuten... Ein paar Jahre nach dem Krieg ging es den Leuten ja auch gleich besser. Ja, während des Kriegs schon, weißt du, ich meine so hier, weißt du Bescheid hier, das ist da dein Sündenbock und da kannst du machen, was du willst. Oder du machst es wie die Linken, die sagen ja auch, dass alles einfach nur damit zu tun hat, dass die USA irgendwo intervenieren und so der Erste Weltkrieg, das war eine Intervention und die Deutschen konnten gar nicht anders als nochmal angreifen. So. Ja. Das eben klappt ja bei den Linken, bei den Irakern auch und in Afghanistan auch, dass das alles nur eine Intervention ist. Also, das Regime war ja auch auf Liebe gebaut, nur halt zu anderen Leuten. So. Ja. Halt zu den eigenen, meine ich. Ja. Hivebot, millionenschwerer Werbebetrug aufgeflogen. Also Google Ads hat ja auch sehr viel zurückgezahlt an Werbegeld, weil ihnen da was aufgefallen ist. Und das heißt, dass es da halt eine riesengroße Bubble gibt und dass es halt auch andere Werbeplattformen betrifft. Und hier speziell ist jetzt ein Werbebetrug aufgeflogen, der halt eine halbe Million durch gefälschte Klicks rausgezogen hat pro Tag. Und man hat schätzungsweise zwischen 400 und 1,5 Milliarden Aufrufe halt ja gefaked und das ist halt schon eine ziemliche Hausnummer. Und ja, da könnte ja auch noch die Internetblase ein bisschen weiter zerplatzen, weil vermutet wird, dass es noch weitaus mehr so in die Richtung geht von dem, was vermarktet wird im Internet. Weil Protector und Gamble, das ist ja eine relativ große Firma, die haben in den USA, haben sie ihr Marketingbudget um 100 Millionen Euro verkleinert fürs Internet und die haben keinen Unterschied in Verkäufen festgestellt nach dem Quartal dann. Und das ist halt nicht so gut, wenn du 100 Millionen Euro weniger für Werbung ausgibst und das keinen messbaren Effekt hat. So. Naja, für dich ist das schon gut, für Google ist es nicht so gut. Und für die Content Creators. Ja. Ich habe hier eben noch einen Link, den bitte stimmt. noch aus dem Chat öffnen, weil da können wir noch einen Test machen, damit wir heute auf einer lustigen Note rausgehen. Ich habe auch noch einen Link reingepostet, das ist da, was Spooky da reingepackt hat. Ja. Da können wir uns jetzt mal schauen, ob wir überhaupt in der Lage sind, eine. Oh. Für Bento ist dir das so rum lieber. Oh. And switch off that pesky Adblock. Also ja, runter, bis der Test anfängt. Also ist ja klar, worum es hier geht. Wir sind alle. So viel weißer Platz, Mann. Oh mein Gott, so viel weißer Platz. Viel zu viel weiß. So, dann weiß ich nicht. Wollen wir reihum? Jeder soll eins entscheiden oder wie machen wir das? Nein, entscheiden das zusammen. Okay. Also ich wette mal, gar nichts ist doch okay. Was ich sagen würde, ist garantiert Nazi. Das ist problematisch. Ja, das ist problematisch. Ah, bitte nicht verwenden. Bitte nicht verwenden. Das Wort gehört in die Kategorie. Ich war schon 88 Mal dabei, bitte nicht wieder wählen. Ich treffe mich mit den Mädels. Nazi, ja. Ja, ich finde auch überhaupt, diese Auswahl ist ja schon geil. Nazi, nicht Nazi. Nein, es ist Nazi. Es ist Nazi. Oder hä, was soll denn daran schlimm sein? Das ist nicht Nazi. Ach, inzwischen ist die Assoziation nicht besonders stark, ja. Das ist jetzt irgendwie, das entschuldigt das jetzt, oder wie? So voll Nazi. Ist eben im ständigen Wandel, Chris, etwas mehr Fantasie. Okay, na gut, weiter geht's. Boah, brauchst du immer eine Sonderbehandlung, Nazi? Das ist Nazi. Unbedenklich. Ein No-Go. Nazis haben, es nicht. Nazis haben auch Wasser getrunken und haben sich um ihren Körper gekümmert. Heißt es jetzt, jede Bodybuilder sind Nazi? Ja, also den Satz mag ich selber nicht mehr, seit ich die Gedenkstätte im Buchenwald besucht habe und das Tor gesehen habe. Ja, aber ich kann jedem nachsehen, der sie sagt und da nicht war. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist aber Nazi-Spruch. Ich habe auch neulich gelernt, dass du vom Arbeitsplatz entlassen werden kannst, wenn du sagst, Arbeit macht frei. Aber wenn du sagst, jawohl, mein Führer, wirst du nicht entlassen nach Arbeitsrecht. Interessant. Finde ich gut. Meine Freiheit ist mir sehr wichtig. Das ist Nazi. Leute, Nazi. Liberalismus ist Nazi. Oh, doch nicht. Hä? Was? Aber die Nazis haben es zum Glück nicht geschafft, jedes Wort nachhaltig zu prägen. Ja, aber Heimat oder Treue oder so sind weiterhin. Lebensraum. Ich suche Lebensraum im Osten, weißt du so. Er ist sehr treu, Blondie. Es ist schlecht. Nee, das ist doch auch die gleiche Erklärung wie oben drüber, oder? Nee, ist schlecht. Schlecht. Hä? Beides korrekt. Wird es allerdings im politischen Kontext verwendet, zum Beispiel einer Partei gegenüber treu sein, hat es einen faschistischen Akt. Okay, also wenn jetzt Linke sagen, sie sind der linken Partei treu. Das geht in euren Köpfen ab, Leute. Was läuft da für ein Film? Das ist genauso wie dieser Test, der nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden ist. Also man verstehen wollte, in Deutschland, wie das zum Nationalsozialismus gekommen ist, hat man sozusagen so eine Faschismus-Skala entwickelt. Und das Problem war, dass die ganzen Soziologen halt selber extrem links oder marxistisch waren, auf jeden Fall definitiv auf der linken Seite des politischen Spektrums waren und dann sozusagen die F-Skala entwickelt haben, auf der alles, was auch konservativ war, sozusagen der Vorfaschismus oder Protofaschismus war. Und genauso ist es hier, einer Partei gegenüber treu sein. Ja, meine Fresse, wenn ich sage, ja, ich bin treu meiner Frau, dann bin ich damit ein Nazi oder was? Nein, in Bezug auf persönliche Beziehungen ist das Wort unproblematisch. Das glaube ich denen aber auch nicht, weil Treue ist ja eigentlich auch voll das patriarchale Konzept. Und genau. Hält mir die Frau davon ab, rumzuvögeln und so. Ja, das nächste Mal, wenn ich in den Biomarkt gehe und die mich fragen, ob ich Treuepunkte sammle, dann schrei ich. Ist das Wort Kraft allein oder in Verbindung mit anderen Wörtern negativ belegt? Also, ja, ist es. Kraft. Kraft ist etwas sehr Negatives. Kraft, das erinnert mich an Fertignahrung. Das mag ich nicht so gern. Kraft ist an sich schon was Negatives. Es ist... Nein, es ist natürlich nicht. Doch, ist es. Nein. Doch. Schlagkraft, Arbeitskraft. Die Nazis haben den Begriff zwar gerne benutzt, Schlagkraft, Arbeitskraft, das wird ja heute gar nicht mehr benutzt. Ne? Nee, heute immer Human Resource ist natürlich viel weniger. People of Resource, ja. Es gibt Beispiele, die man, bla bla bla, okay. Drittes Reich. Ja, was ist okay. Glaubt ihr wohl? Ist natürlich viel zu... Ist nicht okay. Nee, ist okay. Das das relativiert das Ganze oder irgendein Scheiß. Ja, genau. Die Nazis, die freuen sich dann in ihren Gräbern, wenn du das sagst. Die kichern so leise in ihren Särgen, während sie verrotten, kichern sie, weil, hast du gehört, der hat Drittes Reich gesagt und nicht Nazi-Diktatur. Oder was? Ja, ohne Spaß, können wir es bitte an dieser Stelle abbrechen. Nee, ich glaube, das ist vorbei. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Oh Gott, Alter. Du bist auf dem vierten Weg. Ja, Ebel, blend mal bitte das Facebook-Ding noch ein, was ich da habe. Das war's. Der Macron. OPEX hat ja auch noch was. Ja, das hat der das hatten wir doch schon. Er hat das Boogie reingepostet. Da hier. Nee, das war was anderes. Das war von Takeover. Ich meine, das ist aber das gleiche Lokal, was wir vorhin. Ja, aber was ich meine ist, da das Mahnmal zum Holocaust soll wieder eröffnet werden. Wir haben das ja in diesem Stream schon mal gehabt. Ich glaube, das würde noch passen so zum Schluss. Okay. Ja, aber erstmal hier Macrons Plan. Okay, was ist das? Ja, Macron glaubt ja, dass die Gesellschaft in Frankreich ganz schlimm an Gewalt gegen Frauen leidet. Das hat er jetzt entdeckt, irgendwie, letzte Woche oder so. Okay. Und das ist sein Plan. Unterrichtseinheiten an Schulen zur Aufklärung über Sexismus. Das wird sicher toll. Gerade bei der französischen, wenn ich mir so Paris vorstelle und mir die Schulen in Paris vorstelle, macht es sicher voll Sinn, sich da hinzustellen und den Jungs zu erklären, dass sie irgendwie Sojamilch trinken sollen. Hm. Gute Idee. Ja, generell. Also das, was da drüber steht, Horror und Charme, also so geht es mir, wenn ich mir diesen Dreck da durchlese. Angesichts der Gewalt, die Frauen erleiden müssen. Und was für ein Programm kommt dann das? Ich meine, warum nur? Ah, ja. Immer die gleichen Fragen. Ausweitung der Befugnisse der Filmaufsicht zur Kontrolle gewaltverherrlicher Internetvideos. Höre ich da YouTube-Zensur raus? Ach, das sei ja nicht an die Geschichte. Die Internetvideos brauche ich auch nicht. Ja, aber du weißt nicht, was sie damit meinen. Ich weiß auch natürlich nicht, was sie damit meinen. Ich glaube, ich weiß, was sie damit meinen. In UK sind sie dabei, ein Gesetz zu verabschieden, dass wenn du terroristische Propaganda im Internet mehrfach anschaust, dass du dafür 15 Jahre Haft bekommen kannst. Nee, also ich meine eher, dass sie meinen, irgendwie, keine Ahnung, wo irgendwie Frauen über die Witze gemacht werden oder so ein Zeug. Cyber-Violence gegen Frauen. Auch virtuelle Gewalt ist Gewalt. Was da noch dazu passt, ich habe das vorhin vergessen in den Quellen, bevor wir noch den Sternartikel angucken. Das hier fand ich auch sehr interessant. War hier eine Umfrage. Und was wo als Belästigung empfunden wird. Und da fand ich es ganz lustig. Sind ganz schön prüde. Ja, dass du ja auch sozusagen kulturelle Unterschiede hast, das ist ja eine Behauptung von Rassisten. Also generell gibt es keine kulturellen Unterschiede in der Welt. Und aber hier hat man es doch gefunden. Und hier zum Beispiel in den USA ist ein sexueller Witz pfui, pfui, pfui. Und in Deutschland, wo du halt eigentlich ja alle humorlos sind, sagt jeder ja, meine Güte, weißt du? Ja. Ist schon gut, ja, wenn man so gegen Witze geimpft ist, wie ihr hier Deutschen, ne? Das wundert mich auf jeden Fall. Also, was ist die erste Kategorie? Requesting a sexual favor. So. Ja, also, ich hätte die Deutschen jetzt da ganz oben eingestuft in allem. Aber dann sind sie wohl doch nicht so schlimm, wie die Aktivisten-Clique das immer anglauben lassen will. Ja, ja, doch, natürlich sind sie so schlimm. Weil die meisten sehen das ja nicht als Problem an und die sollen das aber als Problem ansehen. Ja, das sind ja das ist ja Patriarchat in Aktion dann sozusagen. Weil sie es nicht so schlimm finden. Also, weißt, dass man sozusagen hier die Kurve in Deutschland für Witze auch noch nach oben bringen möchte. Ja, genau, das meine ich. Und in den USA siehst du es ja schon ganz, ganz deftig eigentlich. Also die Leute sind in den Staaten natürlich am unlustigsten. Hm. Das fand ich jetzt interessant. Also. Asking to go for a drink. Was ist denn mit den Franzosen los? Oder ist das umgekehrt, das Ding? Sind die Leute gefragt haben, die keine Ahnung. Ich denke, es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Sprachen an und was die Wortwendungen da genau bedeuten. Also wie bei uns, kannst du ja auch sagen, kommst du noch auf einen Kaffee mit hoch und alle wissen, was gemeint ist. Kaffee. Das ist so ein Heißgetränk. Ja, aber es kommt halt auch drauf an, wie du den Witz vorträgst. Wenn du jetzt einen schmutzigen Witz machst und alle lachen, okay, ja. Wenn du einen schmutzigen Witz machst, wenn du dir die Nippel reibst, ist schon irgendwie anders. Also. Okay. Ja. Hat ja, eine andere Konnotation. Und was ist da jetzt noch für neue Informationen drin? Dass es wieder eröffnet werden soll. Ja, keine Ahnung. Mhm. Finde ich total toll. Beklagte Veranstaltung seine Familie 11 Monate lang. Ja. Eventuell wird es wieder eröffnet. Hurra, hurra. Das war's dann auch, oder? Ja, der Holocaust ist da. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne noch dieses Video von der Simone Peter einspielen. Oder habt ihr das schon gezeigt? Ich habe keine Ahnung, wie man den Ton freigibt. Ja, dann muss ich halt teilen. Ist ja auch kein Ding. Ich guck mal. Ich nutze die Überbrückungszeit, um unsere Zuhörer darauf hinzuweisen, uns doch gerne auch mal Kritik in die Kommentare zu schreiben und auch, was ihr denn gerade lest. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Also mal abgesehen von der Kritik, dass wir heute nicht die normale grafische Umgebung hatten, aber generell würde ich mich freuen, wenn ihr uns mal irgendwas auf die Nase bindet, was ihr ganz toll findet oder ganz schlecht. Und irgendwie ein paar Bücher benennt, die ihr gerade liest. Das wäre sehr schön. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt gebe ich mal noch den Caps Lock frei. Ja, kurz Vorgeplänkel. Ich fand das hier ziemlich entlarvend für, also das war direkt einen Tag nach dem Sondierungsaus. Habe ich das gesehen, dieses Video. Und so die Äußerungen, die wir uns jetzt anhören, fand ich ziemlich interessant. Der 20. November ist 2017, Deutschland in diesem politischen Herbst, die politische Lage, sprich die Frage, welche Regierung dieses Land führen wird, ist an diesem Montagvormittag völlig offen. Das ist ein Resultat der Jamaika-Gespräche, der Sondierungen, die gestern Abend schlussendlich gescheitert sind. Ich will nicht schlecht reden über die Kollegen, mit denen wir da sondiert haben. Wir haben ja auch gedankt der Bundeskanzlerin und dem CSU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Aber der Eindruck, den die FDP da gemacht hat, war keiner, dass es erst ums Land geht, sondern umgekehrt. Und erst die Partei. Und uns ging es nicht um Jamaika, uns ging es um Deutschland. Und so haben wir die Gespräche geführt. Deshalb waren wir bereit zu kompromissen. Aber wenn ein Partner nicht will, dann klappt es auch nicht. Den Grünen ging es um Deutschland, ja. Und das hören wir gleich noch, was da so für Themen aufkommen. Verdacht, die FDP hätte möglicherweise Merkel schaden wollen mit diesem Schachzug? Ich habe das Gefühl, dass die FDP ein bisschen zu viel nach Österreich geschaut in letzter Zeit. Ein bisschen zu wenig nach Deutschland. Welche Option ist für Sie jetzt die wahrscheinlichste? Das muss man jetzt sehen. Man soll solche Sachen ja nie übers Knie brechen, sondern in der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt beraten wir erstmal, die anderen werden das bei sich machen. Und dann werden wir schauen, das, was ich vorher gesagt habe, dass es uns nicht um Jamaika ging, sondern um Deutschland, ums Land. Das gilt auch jetzt. Also es liegt schon eine Last auf den Schultern, dass es nicht gelungen ist, nach den vielen Verhandlungstagen und Wochen ein gemeinsames Bündnis zu schmieden. Und es ist vor allen Dingen enttäuschend und eigentlich erschütternd, dass da eine Partei einfach vom Verhandlungstisch aufsteht, geplant, vorbereitet, dieses Bündnis zu sprengen und dann oder gar kein Bündnis zustande kommen zu lassen und dann jegliche weitere Unterhaltung stoppt. Da werden wir heute drüber reflektieren, auch was es die weitere Zusammenarbeit mit der FDP angeht, weil so ein Ego-Trip lässt sich nicht verantworten. Das ist jenseits aller Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die man hat, wenn eine schwierige Wahl stattgefunden hat und eigentlich alle demokratischen Parteien an einen Tisch gehören und gemeinsam Gespräche führen. Wenn es zu Neuwahlen käme, man sich neu aufstellen muss, dann wird es ja weiterhin notwendig sein, am Ende Bündnisse zu suchen, Bündnisse zu schmieden und dass da ein demokratischer Partner, der nicht bereit war, über bestimmte Themen zu sprechen. Und das muss man ganz klar so sagen. Das war in der Asylpolitik so, das war in der Klimapolitik so, war bei vielen anderen Bereichen, dann macht es das insgesamt schwieriger. Das ist keine Erleichterung. Wir werden mit allen Parteien weiterhin... In der Klimapolitik. Frankreich hat seine Atomkraftwerke weiterhin in Betrieb, kommt seinen Klimazielen nach. Deutschland kriegt es nicht hin, weil wir einen Atomausstieg machen und damit auf Kohle fahren. Also sorry, da müssen mal die Grünen bitte mehr Patente anmelden und irgendwelche Erfindungen rausscheißen, anstatt irgendwelche leeren Hohlenphrasen. Weil das, was die machen, ist einfach nur utopische Ich-wünsch-mir-Politik, die einfach so nicht umsetzbar ist. Was ich schön fände, wenn sie so umsetzbar wäre, aber die Realität will ihrer Vision nicht nachgeben, sozusagen. Und dann wäre es schön, wenn die ganzen Grünen einfach jetzt Ingenieurstudium machen und mal ein bisschen forschen, weil so aktuell, wie es läuft, geht's halt leider nicht. Also sorry, da müssen mal die Grünen Nachhilfe in Realität nehmen und nicht immer aber nur moralisch dumm daher schwitzen. Hm? Ey, der Verbrennungsmotor. Der Verbrennungsmotor. Ja, und es macht auch den totalen Unterschied, ob wir ein Kohlekraftwerk oder einen Verbrennungsmotor am Laufen haben. Ist total der tolle Unterschied. Meine Fresse, Alter. Ja, du denkst etwa nicht an Deutschland, Ewel? Du denkst nicht an Deutschland. Ich glaube, du denkst an Jamaika. Denk mal an Deutschland. Guck nicht nach Österreich. Das genau. Ist die gleiche Partei, die Hunderttausenden von CO2-ausstoßenden Lebewesen den Familiennachzug gewähren will. Das müsst ihr immer bedenken. Ja, die hier mehr CO2 verursachen wie in ihren Heimatländern. Aber ja. Nein! Nein, aber weißt du, nein, ich meine jetzt nur laufen, die Ausländer atmen uns die Luft weg. aber jetzt auch mal, wir hatten es doch letzte Woche auch, hatten wir es doch mit Indien, wo sie ihre Entwicklungsziele formuliert haben, wo sie meinten, sie wollen 120 Millionen Jobs schaffen und davon kriegen sie realistisch vielleicht 60 hin, 80 hin und dass es halt einen Haufen Energie kostet, was da alles produziert wird und das ist sozusagen der Aufstieg aus der absoluten Armut für die Bevölkerung halt mit sehr viel Energieverbrauch einhergeht und dass der nicht komplett nur davon gedeckt werden kann, was an erneuerbaren Energien vorhanden ist. Da macht es noch mehr Sinn, Indien zu helfen, irgendwelche Patente kostenlos zu bekommen, damit es besser umgesetzt werden kann, wie allzu viel hier zu ändern oder wieder auf Nuklearenergie umzusteigen. Aber wenn du das Klima, wenn du die Klimapolitik objektiv betrachtest, ist der Kurs, der ja gefahren wird, einfach nur hirnrissig, von vorne bis hinten und nicht mit der Realität vereinbar. Im Dialog bleiben, aber die FDP hat gestern gezeigt, dass sie nicht in der Lage ist, eine Demokratiefähigkeit aufzubauen und sich wirklich am Parteienspektrum konstruktiv in der Regierungsbildung zu beteiligen. Boah, das ist doch mal eine Aussage. Wie unverschämt, oder? Alter Schwede. Und das absolut unverschämt. Und das von einer Partei, die für die Führungsspitze ein System aufgebaut hat, wo jemand mit den wenigsten Stimmen in die Führung kommen kann. Hm. Also. Ja, benenn das nochmal für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon du redest. Ja, bei deren Parteispitze, die haben eine Doppelspitze, ein Männlein, ein Weiblein muss da rein. Und wenn du, ja, bei dieser Wahl wird halt quasi, hast du zwei Stimmen, einen für die männlichen Bewerber und einen für die weiblichen Bewerber. Und jetzt bei der letzten war das so, dass die Katrin Göring-Eckert halt alleinige weibliche Bewerbung auf den Vorstandsposten war. Und wenn die sich selbst gewählt hätte und niemand anders sie gewählt hätte, wäre sie auf jeden Fall reingekommen. Egal, wie viele Stimmen alle anderen hatten, der zweit- und drittplatzierte Mann. Also, ja. So viel zu Demokratie. Eine schwarz-grüne Minderheitsregierung für denkbar? Also jetzt geht es erstmal darum, dass die Kanzlerin mit dem Bundespräsidenten das weitere Verfahren klärt. Es sind mehrere Optionen möglich. Eine Minderheitsregierung ist möglich, eine Neuwahl ist möglich. Man sollte jetzt nichts zu früh ausschließen und nichts zu früh angehen. Da werden wir jetzt in den nächsten Tagen für uns überlegen, was ist machbar. Und wir werden auch natürlich mit den anderen Parteien überlegen, wie geht es jetzt weiter. Also wir haben alle in den letzten Tagen und Wochen deswegen so intensiv sondiert und Gespräche geführt, weil wir gesagt haben, die Neuwahl ist die schlechteste Lösung, weil es dann auch Gefahren gibt, dass der rechte Rand weiter gestärkt wird. Und so wie der Abgang Christian Lindners gestern war, setzt er alles darauf, den rechten Rand weiter zu stärken. In manchen Gesprächen war die Distanz zur AfD kaum war sehr hoch und deswegen weiß ich nicht, wie wir hier ein gemeinsames Fortkommen mit der FDP organisieren, aber auch eine Minderheitenregierung muss in der Diskussion bleiben. Bei der Flüchtlingspolitik hat es an vielen Ecken und Enden gehakt. Da muss man einfach sagen, die CSU hat hier mit ihrer Anforderung, dass es eine Begrenzung gibt und dass der Familiennachzug weiter ausgesetzt bleibt, eine Bedingung in den Raum gestellt, die wir nicht erfüllen können. Wir haben uns bemüht, bis an die Schmerzgrenzen hin hier Gemeinsamkeiten zu finden, eine geordnete und eine humanitäre Asylpolitik mit der Union auf die Beine zu stellen. Da war die zuerst an Deutschland denken. Die denken nicht zuerst an Deutschland, wir denken an Deutschland, die denken an Österreich, bla bla bla bla bla. Der Distanz zur AfD, tralala. Und was fällt uns dazu ein? Gut, die hat natürlich da was weggeschnitten. Ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt in dem Teil gesagt hat, den sie weggeschnitten haben, ob sie sich da auch über andere Themen unterhalten hat. Aber ja, also wenn das Einzige, was einem einfällt, nach die anderen denken nicht an Deutschland, ist irgendwie Asylpolitik, also dann tut es mir furchtbar leid. Also. Auch dieses, die AfD, die FDP sei nicht von der AfD zu unterscheiden. Was für, also erstmal nennen sie die anderen alle Nazis und dann fangen sie an, eine arrivierte demokratische Partei mit den Nazis zu vergleichen. Das ist merkwürdig irgendwie. Also ich mir ist da auch schwindelig geworden, als ich mir das zum ersten Mal angeguckt habe. Die CSU ein großes Problem, aber die FDP hat der in keinster Weise nachgestanden und hat auch immer wieder von rechts die Frage einer humanitären Asylpolitik in Frage gestellt. Für uns ist ganz klar, dass das Konstrukt der sicheren Herkunftsländer kein Instrument ist, um Asylpolitik zu steuern, dass auch gerade die Maghreb-Staaten nach wie vor Defizite haben, was Bürgerrechte angeht, was Menschenrechte angeht. Da haben wir eine klare Haltung vertreten. Es ist nur so, dass diese Regelungen in Zukunft auf europäischer Ebene getroffen werden. Da muss sich auch Deutschland engagieren, klarzumachen, dass humanitäre Kriterien gelten, dass auch Minderheitenrechte hier zu Wort kommen. Und diese Frage hätte sich im Gesamtpaket gelöst, aber es war keine Möglichkeit, über Begrenzung oder Reduzierung mit der CSU zu reden, beziehungsweise hier Fortschritte zu erzielen, die keinen Begrenzungsdiskurs auslösen und dass wir alle Möglichkeiten gesucht hätten, eine humanitäre Asylpolitik voranzutreiben. Ja, wisst ihr Bescheid. Der Faschismus der Zukunft trägt grün. Ja, die Grünen, das ist ja eh nur Ökomarxismus. Nein, Quatsch. Aber so ein bisschen. Einfach nur Marxismus dran. Die Grünen haben doch mit Marxismus nichts zu tun. Die Grünen sind so konservativ, wie es eigentlich nur geht. Ja. Ach. Nazi-Marxisten. Ich hab meiner Freundin in der Zwischenzeit den Bento-Artikel gezeigt gehabt. Die hat so einen Kollaps bekommen. Das ist so krank. Die hat Bento noch nie zuvor gesehen und denkt so, das kann doch nicht der Ernst sein. So. Und du zerstörst ihr junges Leben. Meinst du, ist die Luft raus? Das ist doch das, was wir Juden so machen. Wir zerstören. Oh ja. Oh. Ausländer atmen uns die Luft weg, Juden. Ja, genau, hier. Das sind so die Takeaways des heutigen Streams. Sind so Ausländer atmen uns die Luft weg, ja. Ja, der Stream ist halt heute ein bisschen retro. Also, wer mal unsere ganz alten Gamergate-Sachen hört, da waren wir etwas lustiger, sag ich einfach mal. Ja, das stimmt. Waren wir wirklich so lustig? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich habe früher mehr während den Streams getrunken, deswegen muss ich bestimmt lustiger gewesen sein. Das ist so hier, die Zeiten ändern sich. Nein. Das stimmt allerdings. Nein, aber Leute, ihr da draußen, bitte schreibt uns in die Kommentare Kritik, Anmerkungen und bitte, wenn ihr gerade ein Buch lest, schreibt es rein. Wir können auch mit negativer Kritik geben, wenn sie vernünftig formuliert ist. Auf jeden Fall sehen die Leute heute mal wieder den schönen Thomas Fischer. Ja. Der ist aber auch heiß. Der ist leider aus technischen Gründen ja sonst nicht sichtbar. Also nicht, dass wir was gegen ihn hätten. Aller Wille entschuldigt nicht praktische Unfähigkeit. Ja gut, dann lasst euch nicht gendern und seid stark. Und nieder mit der Konsenskultur und ein Hoch auf die Minderheitenmeinung. Ja, das kann man auch so sagen, Abel, ja. Ich wollte das nur langsam. Freiheit, Freiheit und so. Jo. Ja, ciao. Alles gut, tschüss. Haut rein da draußen. Tschüss, Leute, bis nächste Woche.